setz uns ins Kino. ja, Magdalena, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Du willst nicht zum Konzert, was soll man da sagen? Kurz noch ein bisschen Werbung. Ah, oh, scheiße, das Stück läuft. Kurz noch ein bisschen Werbung. Am Samstag hat die Terrorgruppe ihre, auf Englisch, wie man das so schön sagt, Record-Release-Party oder Schallplattenveröffentlichungsparty im Tommy-Weisbecker-Haus. Fete. Feier. Fete, Entschuldigung. Feier. Schallplattenveröffentlichungsfeier. Genau, Schallplattenveröffentlichungsfeier im Tommy-Weisbecker-Haus. Haus kann man sagen, ne? Ja. Ja. am Samstag, ja, ab 9. So circa. Danke, dass ihr hier wart. Bitte sehr. Gut, gut. Danke an Radio Fritz und so. Und danke an niemand, wie danke immer. Danke an niemand, genau. Ich heiße Johnny, sag tschüss. Morgen Blue Moon lese ich euch was vor und dann nächsten Dienstag im Soundgarden ist auch irgendeine Band, ich weiß nicht mehr wer. Müsst ihr hören, tschüss. Terrorgruppe. Kinder waren das nette, liebe Punker. Ich hab die eben gesehen, die waren richtig total süß. Sollte man sich ja nicht vorstellen unter Punk. Und jetzt ist auch erst knapp 9:55. Das ist doch peinlich. Wenn ich Terrorgruppe hieße, dann würde ich hier den Sender besetzen und durchmachen. Naja, naja, auch die jungen Leute werden offensichtlich älter. Tach, hier ist der Sprechfunk. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Deutsche Soldaten, vor das Mikrofon tritt jetzt persönlich Major Glenn Miller. How do you do, Ilse? Here we are again for our short rendezvous, and I wish to thank you for the nice things you said about the members of our orchestra. I'd like to add that you find all nationalities among them. There are even quite a number of boys whose parents came from Germany, Russia, Italy, and many other countries. But today they are true Americans, sitting side by side with their buddies, no matter who they are or where they came from. This is a true picture of the great melting pot America and a symbol of unity in the fight for freedom and peace. Ja, das war sehr schön gesprochen, Herr Major. Und ich hoffe, dass es recht viele verstanden haben. Major Glenn Miller, der Dirigent des Orchesters der alliierten Expeditionsstreitkräfte, erhebt jetzt den Taktstock und bringt Ihnen als erstes Here We Go Again. Miller, The Lost Recordings. Der amerikanische Major spielt in Deutschland prima Musik. Ne? Und großartig und faszinierend ist dabei natürlich Ilse Weinberger, die ihm in seinen wundervollen Anmoderationen unterstützt. Diese Musik galt jetzt nochmal dem Kanzler, der ja neulich gerade gestern Geburtstag hatte und sich vom Stabsmusikchor der Bundeswehr in the mood blasen musste und dann die armen Kollegen noch anherrschte, sie sollen es nochmal spielen und zwar mit ein bisschen mehr Groove. Lieber, lieber Kanzler, das kann man von den Kollegen da wahrscheinlich nicht erwarten. Und ansonsten ist so ein Titel, Here We Go Again, glaube ich, echt eine Kanzlernummer. Nicht nur eine Kanzlernummer, auch eine Nummer für mich. Damit soll jetzt, sagen wir mal, der offizielle Teil der Sendung abgehandelt sein. Wir fangen jetzt mit der eigentlichen Sendung an. Und da gab es ja vorhin mal quasi so eine kleine, nee, Panne nicht, sondern irgendwie eine Abweichung von der Regel, die jetzt aber derart abgewichen ist, dass ich daraus eine neue Regel für die Sendung immer gemacht habe. Der halbautomatische Anrufbeantworter der jeweils letzten Sendung läuft im Anfang der folgenden Sendung. Wir werden also heute den Anrufbeantworter, der sich auf die letzte Sendung, die zum Thema unglücklich sein stattfand, hören, haben von daher nochmal so Kontinuität, da werden Brücken geschlagen über eine Woche, Brücken geschlagen, haben da mal eine Kontinuität, haben sicher auch eine leichte Verwirrung, weil worüber da jetzt geredet wird, wird in der folgenden Sendung nicht geredet, die hat ein ganz eigenes, ganz anderes Thema, aber wir hören uns jetzt erstmal den halbautomatischen Anrufbeantworter an, das hat auch den Vorteil, dass ihr jetzt, die sagen wir mal um 12:30 dann schlafen gehen oder um 12 oder um 11:30 oder alle möglichen Zeiten dazwischen, dass die endlich mal mitkriegen, was eigentlich ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist. So hört sich Ding an. Weg! Weg! Man hat mir mein Skelett gestohlen! Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch keine Sendung gehört, die mich so deprimiert. Ja. Das Telefon. Gut, alles klar. Also, was ich sagen wollte, hi Kuttner. Also Kuttner, jetzt Clemens, mit deiner Ansage, dass der Halbautomat erst nächste Woche am Anfang gespielt wird, hast du mich ja jetzt ganz kirre gemacht. Das würde ja heißen, ich brauche ja gar nicht unglücklich zu sein, wenn der Halbautomat zu Ende ist, dass die Sendung zu Ende ist, weil es ja nicht mehr stimmen würde. Aber dann würde ja diese Ansage nicht zum Thema passen. Hallo, hier ist der Nikolai. Ich wollte mir heute selber zum 18. Geburtstag gratulieren, den ich heute habe. Ich freue mich, wenn ihr mir auch gratuliert und freue mich, wenn sich Margosha mal wieder bei mir meldet. Ich freue mich total. Und tschüss. Ja, hallo, hier ist Moni. Ich bin immer so glücklich, dass es dich schon unglücklich macht. Wage dich als Individuum stets und ständig an die Aufgaben und Probleme heran, denen du nicht gewachsen bist. Ständige Misserfolge bringen Unglücklichsein hervor. Verkehre den Sinn dieses Satzes in sein Gegenteil und du wirst glücklich. Unglück ist immer subjektiv und somit die expliziteste Form des Selbstmitleids. Hoch leben alle Narzissen. Ich fahre mit dem Auto rückwärts aus einer Ausfahrt heraus, die etwas eng ist, und bleibe mit dem Auto hinten rechts an der Beifahrerseite an der Türklinke hängen. Damit habe ich einen ziemlich tiefen Kratzer in der Beifahrerseite. Da habe ich mindestens 200 Mark Sachschaden. Also wir sind jetzt wirklich unglücklich, ja? Ja, meine Anleitung zum Unglücklichsein ist Schostakowitsch, die 10. Sinfonie, hören. Da wird man so richtig schön depressiv bei. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ich bin unglücklich, dass ich schon lange nichts mehr aus Waldesruh gehört habe und dass nach Ablaufen dieses halbautomatischen Anrufbeantworterbandes die Sendung zu Ende ist. Sweetheart, vielleicht solltest du mal richtig zuhören, ja? Das war in der letzten Sendung schon alles klar, dass diese Sendung nicht zu Ende ist, sondern dass sie jetzt anfängt. Ansonsten bin auch ich ein bisschen unglücklich darüber, nichts mehr aus Waldesruhe gehört zu haben. Dafür gibt's jetzt, sagen wir mal, 4 Gedenksekunden. So, 4 Sekunden sind rum, das Gedenken ist rum. Jetzt fängt quasi eine neue Sendung an. Und womit fängt sie an? Erstmal mit der Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Das mit der Polizeidienststelle wollen wir ganz schnell vergessen. Die Telefonnummer reicht, dann kann man hier anrufen. Das Thema sage ich gleich erstmal müssen wir. Fängt ja nicht nur mit einer Telefonnummer an, sondern auch mit einer Musik. Und mein Herz gehört ja immer den Musiken, die am ehesten in der Küche aufgenommen sind, im Bad gesungen oder sonst wie Elastica. Wunderbare Musik, auch so an sich. Die haben eine nette Single rausgebracht, auf dem ein Titel ist, der schon ganz entfernt mit dem Thema zusammenhängt. Car Wash. Und das ist so ein 4-Track-Demo heißt es, glaube ich. Oder sagen wir mal eine 4-Spur-Aufnahme. Auf jeden Fall klasse. Car Wash, Elastica. im Elastica. Ja, da kommt eben der nette Kollege, halbautomatische Anrufbeantworterin und sagt, eine klasse Platte, wa? Könnte ich nur sagen, ich habe leider nur die Single. Aber jedenfalls auf dieser Single ein wunderbares Vortrack-Demo drauf, das wirklich Spaß macht zu hören. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich rede ja sicher oft so aus der Lameng, zack, aus dem Stand, aus dem Bauch, Thema weiß ich eigentlich auch schon, würdet aber ganz gerne doch noch ein bisschen ankündigen. Dazu bräuchte ich aber natürlich ein bisschen Zeit, mir eine Ankündigung zum Thema zu überlegen, die ich jetzt aber bisher nicht hatte, weil hier wieder extremer Terror war. Jetzt werde ich das einfach insofern regeln, als dass ich, sagen wir mal, wieder ein bisschen Pseudodemokratie spielen lasse, mir jetzt von den Anrufern, die unfairerweise schon in der Leitung sind, weil sie, weiß Gott, irgendwie überhaupt keine Ahnung haben, worum es geht und wozu sie sich hier äußern sollen, aber schon präsent sind, werde ich mir von denen jetzt pseudodemokratisch legitimieren lassen, eine Überlegungszeit von 3 Minuten und 38 Sekunden. Mal sehen, ob sie damit einverstanden sind. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja, da fängt's schon an. Ruft, also hat, kennt das Thema nicht, weiß überhaupt gar nichts zu sagen, ruft an und meldet sich da noch nicht mal. Peinlich, peinlich. Dann wollen wir weitersehen. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallo, ich bin jetzt nicht auf Sendung, ne? Nee. Ja, das ist gut. Ach so, ey! Bitte? Ja, du, ach so. Ja, ich habe nur eine Frage. Und zwar habe ich letztens bei Blue Moon angerufen, als die Giannanini da war. Ja. Und, da hatte ich ein Gedicht da aufgesagt. Da war ich dafür, gar nicht da. Dafür habe ich eine CD versprochen bekommen, die ist bis jetzt noch nicht angekommen. Wollte ich nachfragen, ob das, so kann man drinfallen. Soll ich mal was sagen? Du warst jetzt doch auf Sendung. Und alle Peinlichkeit, die entstanden ist, ist nur für den Sender entstanden. Das tut mir aber leid. Das ist jetzt aber peinlich für den Sender. Oh, das braucht dir ja nicht leid tun. Wenn du so von den Typen im Radio hier über den Tisch gezogen wirst, also dann hast du schon alle Dreck den Sender... Ich habe extra vorher gefragt, ob ich auf Sendung bin. Richtig. Ja, das ja. Hast du ja gesagt. Und ich habe in bewährter Art und Weise fies rumgelogen. Ja, da wolltest du mich reinlegen. Ja. Bist du Kuttner? Ja. Auch das noch, welche Ehre. Sprecher mit Kuttner höchstpersönlich. Ja, toll, toll, toll ist das, ne? Was supi. Ist das Thema heute Abend? Prima. Ja, das war... Selbst das weiß ich nicht. Sag mal, würdest du dich als Radiohörer bezeichnen? Oder bist du eher so ein Gewohnheitstäter, der, sagen wir mal, immer in der Küche das Licht anbrennen, also brennen lässt und immer auch Radio an, aber nicht hört und sich auch nicht in der Küche befindet? Ja, nee. Eher sowas. Ich habe mal so ein Schreibtischlicht an und sitze da still vor meinem Ja, und unten läuft das Autoradio, nehme ich an. Nee, auch nicht. Batterie schon. Gemacht, um zu ist klar. Das stimmt, ja. Das wirklich auf dem Sender. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich bloß mal mir quasi die quasi demokratische Legitimation hören, dass Moderatoren ab und an im Radio auch mal Überlegungszeit brauchen. Aha. Und die wollte ich mir jetzt nehmen, weil ich wollte nämlich gleich das Thema sagen. Aber nur reicht es ja nicht, wenn ich bloß so eine Überschrift sage, sondern ich muss ja auch so unterfuttermäßig ein paar Bemerkungen machen, ne? Aha, dazu. Aha. Die habe ich mir aber bisher überhaupt ja nicht machen können und dachte, jetzt werde ich einfach eine Musik spielen, dann habe ich 3 Minuten 38 Sekunden Zeit, mir was auszudenken. Und um das jetzt nicht ganz so autoritär und diktatorisch zu machen, wie das im Meinhimmelradio funktioniert, wollte ich jetzt vorher mir so eine Art Rückendeckung beim Hörer, also du bist ja nur kein Hörer, aber sag mal bei jemandem, der unbeteiligt vom Radio sitzt, sag mal, fändest du es okay, wenn ich jetzt erstmal eine Musik spiele und kurz überlege? Ja, mir ist das natürlich recht, ich wollte ja sowieso nicht aufnehmen. Ja, du willst ja, hörst ja sowieso nicht zu, ne? Ja, eben. Ja, prima, prima, mit seltsamen Leuten hat man es hier im Radio zu tun, ist erstaunlich, wa? Ja. Okay, ja, mit Giannanini kann man ja, du kannst ja davon ausgehen, dass die Kollegen auch nicht Radio hören. Also, das hat keiner mitgekriegt, außer Icke, der hat aber damit nichts zu tun. Ah, du kannst das auch nicht weitergeben, ja? Nee. Was fand ich jetzt gemacht? Ach, wenn ich was weitergebe, krieg ich immer gleich Ärger. Ich bin ja damals schon so auf dem Radio exponiert. Nee, ja. Ne, und dann krieg ich nicht mal meine Belohnung. Ach, wie hast du dich da exponiert bei Giannanini? Ich musste da ein Gedicht aufsagen. Ich musste mir in aller Windeseile ein Gedicht aufsagen. Ach. Das habe ich dann da aufgesagt. Würdest du denn bei mir auch ein Gedicht aufsagen? Was soll ich für Gedicht aufsagen? Oh, du gewinnst, was ganz Tolles. Ne, irgendeine CD gewinnst du. Was gewinn ich denn da? Ungefähr das, was du bei Giannanini gewonnen hast. Aber anders. CD. Krieg ich eine Doppel-CD? Klar, vierfach, 8, 12, 16. Ja, ohne Quatsch. Nein, du nimmst dich jetzt auf den Arm. Warte mal, sag mal, ey, deine einzige Sorge ist eine Doppel-CD, ja? Bitte? Ja, wäre toll. Also, eine reicht nicht, sondern doppelt. Scheiße, ja, was? Aber doppelt. Ja, wo ich jetzt ja schon einmal hintergangen worden bin, ne? Wird's denn doppeltet ihr dicht? Nimm so nett, mein Lieber, wird's denn wenigstens so nett? Da ist es mit dem Reimen ein bisschen schwieriger, ja? Anderthalb? Warte, anderthalb so netter? Mhm. Ja, kriegst du anderthalb CDs. Nee, das mach ich nicht, das ist faul. Ehen so nett? Kriegst du drei Rückseiten von CDs. Ich auch nie hin. Wie bitte? Sonettrinien aus dem Kopf. Wieso kriegst du ein Sonett nicht hin? Das hat mir mein Lehrer mal früher gesagt, ne, Junge, lern das auswendig. Irgendwann kommst du in die Gelegenheit, wie der große Löwe kommt, da muss man Gedichte auswendig. Siehst du, hättest du mal auf deinen Lehrer gehört. Ja, habe ich ihm nie geglaubt. Oh Mann. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt schon, sag mal eben, 25. Ach, traurig Deutschland, war. Da müssen 10 Jahre ins Land gehen, ehe du merkst, dass dein Lehrer recht hatte. Ja? Das habe ich schon vorher gemerkt. Hast du schon vorher gemerkt? Ich weiß nicht, dass er mit so einem Blödsinn recht hat. Ja, nachdem sie dich bei Nana Nini da Gianna Nini tüchtig über den Tisch gezogen haben, weißt du, dass dein Lehrer recht hatte. Ich meine, da hatte ich ja erst mein Lob bekommen, ne, und dann aber hinterher nicht die Bezahlung. Sag mal, und jetzt machst du, jetzt tingelst du so von Radiostation zu Radiostation, hast gewissermaßen in 10 Jahren Deutschunterricht eh eine Dichte gelernt und ziehst dafür bei jedem Sender immer wieder eine neue CD ab? Nein, das musste ich mir damals ja selber ausdenken. Das habe ich dann ja noch schnell sogar gedichtet. Ach, du kannst nur selbst ausgedachte Dichte? Ja, kann ich auch. Du kannst nur selbst ausgedachte Dichte. Ich kann auch. Kannst du auch ordentliche? Aber ja, ich konnte mal auf Französisch ein pauvre Bûcheron von Fontaine. Aber das kann ich nicht mehr. Kann dir deine Freundin da vielleicht mal die Speisekarte aus der Hand nehmen? Du sag mal, kannst du auch, können wir die nach Dichtern erstmal sortieren, deine Dichte? Ist, ob da jemand dabei ist, den man kennt, oder? Pass auf, ich gebe dir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder richtig, du hast ordentliche Dichter an der Hand, wo du sagst, von dem kann ich eine Dicht, von dem, ja? Aus dem Kopf nicht, aber ich könnte mal kurz nachgucken. Vielleicht habe ich einen von Goethe. Ach, mal nachgucken. Goethe, Schiller, Busch, so. 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder. Gott sei Dank, das ist eins meiner Selbstverteidigungsgedichte, die ich von nicht Ernst Busch, sondern wie heißt der andere, Wilhelm Busch kann. Ja, genau. Oder Wirtinnenverse, die finde ich ja auch klasse. Bloß dadurch, dass sie mal ein bisschen unanständig sind, traue ich mir die selber ja nicht, erst überhaupt ja nicht zu lernen, aber auch erst recht nicht über den Sender zu sagen. Ich kenne ja auch gar nicht, muss eine andere Generation. Du kennst ja keine Wirtinnenverse? Nee, woher kommen die denn? Aber was soll das jetzt heißen mit der anderen Generation? Meinst du mich da jetzt persönlich? Bitte? Sag mal, ist das jetzt so Usus, man hört nicht Radio und beschimpft trotzdem Moderatoren? Ich hab dich doch nicht beschimpft, ich hab nur gesagt, dass eine andere Generation sei. Ja, das findest du, ist keine Beschimpfung? Nee, wieso? Es zeigt einfach bloß, dass du... Wenn ich sagen würde, ich habe den Eindruck, dass der Mensch, der jetzt mit mir telefoniert und da anruft, einer anderen Generation Zugehörigkeit ist, dann ist das irgendwie so wie ein vollen Tritt an die Stelle, wo die Beine ganz oben zusammenkommen. Meinst du? Ja, das war nicht so gemeint. Das tut mir leid, wenn du das so empfindest, aber ich habe es nicht so gemeint. Also ich habe sehr viel Ehrfurcht vor dir. Naja, ich empfinde es so. Ich würde mir nur wünschen, dass du das auch so empfindest, wenn ich jetzt sage, du bist aber eine verflucht andere Generation. Ja, das ist doch... mein sicher, das ist ja richtig. Könntest du nicht wenigstens anstandshalber machen? Warum denn? Ich habe dir dem erklärt. Das ist dein Empfinden. Also ich empfinde das anders. Ach, mein Empfinden. Auf mein Empfinden ist doch geschissen. Jedenfalls hörerseitig. Also nicht hörerseitig. Ja. Zurück zu den Gedichten. Hast du jetzt nur eins aus dem Stand? Aus dem Stand, ja. Ja, ach, Mutti ist jetzt schon hat jetzt schon das Buch aus dem Regal geholt, nehme ich an, ja? Nee, hab ich nicht. Sinnen und Trachten. Ich bin immer noch im Flur und staune, dass ich jetzt auf Radio bin. Also ich habe jetzt gehört, ich bin anscheinend wirklich auf Radio. Ey, das ist so toll, auf Radio zu sein, wa? Ja. Ja, aber der feine Unterschied ist noch, ich krieg Geld dafür, du nicht, du zahlst. Hast du schon mal, hast du die Einheiten schon mal durchgerechnet? Ja, ich habe, glaube ich, bis jetzt ist eine rum. Ey, das wird ein toller Abend. Sweetheart, bleib in die Leitung, in der Leitung. Wir machen noch ein bisschen Musik, dann kommen Nachrichten, dann nochmal Musik und dann reden wir wieder ganz langsam, so richtig mal von Mann zu Mann. Ach so, worüber? Ja? Dich treibe ich in Ruin. Bitte? So, dich treibe ich in Ruin. Ja, ja. Naja, aber jetzt ist ja lange Einheit. Wie lange ist die? 8 Minuten, ne? Das geht ja. Lange Einheit, echt? Ja, lange Einheit, oder ich meine, sind längere Einheiten? Gott. Ja, längere Einheiten. Wo ist meine Einheit? So spät jetzt feuer hier irgendein Gedicht ab, weil jetzt kommen nämlich wirklich echt gleich die Nachrichten. Moment. Ey, pass mal auf, wenn du jetzt echt ausländische Gedichte bringst, dann müsstest du schon die Stellen ankreuzen, wo es sich reimt angeblich. Okay, also oder wenigstens so betonen, sagen wir. Nicht hin, tut mir leid, also ist nicht drin. Und dafür sollst du jetzt zwei CDs geben? Nee, echt beim besten Willen nicht. CDs, also wenn du mir jetzt CDs schicken würdest. Ja, nee, ich schick dir keine CDs, das ist schon mal klar, aber ich könnte dir jetzt eine CD versprechen. Ja, gut, aber verstehst du? Nicht. Also, nee, hinterher würde ich sie dir nicht schicken, aber das ist doch ein feinerer Zug, als wenn ich dir keine verspreche und keine schicke, oder? Stimmt. Da will man doch lieber eine versprochen kriegen und keine schicken. Ja, das macht, du wiegst dich in Hopfen um, ich mache einen großzügigen Eindruck und das Volk vom Gerät ist wieder glücklich. Ja, genau. Ja, und so sieht's natürlich ein bisschen trocken, prüde, peinlich aus. Ja, ich gucke hinterher dann die Radioröhre, ne? Du, ja. Naja, mit deinen kleinen Ohren kickst du wohl eher einen Transistor, oder? Transistor, ja, nee, ich habe hier zwei davon, ja. Und eins mit integrierten Schaltkreisen. Da sieht man im Grunde ja nichts mehr. Aha. Weiß ich nicht. Gott, jetzt muss ich dir noch dein Radio erklären. Mein Lieber, war echt ein super Telefonat mit dir. Ja, ne? Also, ja? Gern geschehen. Da bist du ja. Aber normalerweise habt ihr doch mal Telefonmänner da, oder nicht? Ja, oft. Ja, aber hier bin ich der einzige Telefonmann. Telefonmann. Ach so, genau. Telefonmann. Telefonmann, ja. Kackelklo. Tschüss, Baby. Was ist denn das Thema? Hallo? Sag doch gleich. Jetzt ich wollte es schon längst gesagt haben, aber jetzt kommt erstmal eine Musik, dann kommt Nachricht, dann kommt noch eine Musik und dann sage ich das Thema ein. Ich jetzt noch so lange zu, bis das Thema kommt. Ne? Okay. Schönen Abend noch. Ja, die 10 Minuten kannst du dir nehmen. Tschüss. Ja, tschüss. So, und jetzt kommt hier tatsächlich erstmal Musik. Und zwar ist es Musik, die eher eigentlich keine Musik ist, sondern weil die nämlich von Künstlern hergestellt ist. Und zwar von Künstlern, die eher bildende Künstler sind. Und weil die von meinem Freund Judy Lübcke, der in der Auguststraße die Eigenartgalerie betreibt, da müsste man wieder hin. Da war ich nämlich jetzt am Wochenende, weil da hat nämlich Bindemittel gespielt. Eine großartige Band und die wollten eine Unplugged spielen. Zack, danke Kuttner, hier ist der hin. Komm zum Zeitpunkt Ausstellungseröffnung und die Band spielt. Komm hin. Hat die Band schon gespielt und weil Ausstellungseröffnung ist, hat die Künstlerin gesagt, bei einer Ausstellungseröffnung sollte man keine Bilder hinhängen, weil die Leute sowieso nur rumstehen, quatschen und trinken. Dann hatte ich also keine Musik und keine Bilder. Das alles in der Auguststraße, in der Eigenartgalerie. Dafür habe ich dann Judy Lübcke eine wunderbare CD aus dem Kreuz geleiert von 6 aus 49. Die heißt Die Wahrheit über 6 aus 49 und die ist schon ziemlich bizarr. Und nicht nur bizarr, sondern irgendwie auch ganz nett. Er hat da alle seine Künstler, die er vertritt, genötigt, da irgendwie rumzusingen, mit Gitarren rumzumessern, Bass und Schlagzeug zu spielen. Jedenfalls sind da 20 Leute vertreten, die man eigentlich, wenn man sie kennt, eher als bildende Künstler kennt. Und hier singen jetzt zwei, von denen ich eher annehme, dass sie weiblich Geschlecht sind, mithin Künstlerinnen singen jetzt von den modernen Mädchen. Mädchen haben auch ein dickes Fell. Wer sagt, Mädchen Schwächer sind? Wer sagt, dass Mädchen immer... Artig, ich bin. Wer sagt, dass Mädchen artig sind? Der spinnt. Wer sagt, die Mädchen fürchten sich und petzen und sind immer zimperlich? Sind also blöd und hinderlich. Hat einen Stich. Wer sagt, dass Mädchen immer artig sind, zimperlich, hinderlich. Uhr. Fritz Info. Vorreiter. Dänemark will mit einer Kohlendioxidsteuer für Unternehmen den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2005 um insgesamt 20% verringern. Mit derselben Thematik befasst sich derzeit der UNO-Klimagipfel in Berlin. Zusammenarbeit. Die Regierungen von Brandenburg und Berlin haben sich heute auf ein Gesetzespaket zur gemeinsamen Landesplanung ab Januar 1996 verständigt. Appell. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Jagoda, hat die von der Wirtschaft zugesagten zusätzlichen Ausbildungsstellen eingefordert. Blutbad. Iranische Sicherheitskräfte haben heute Augenzeugenberichten zufolge in der Stadt Akbar Abad bis zu 50 Demonstranten erschossen. Visite. Bundeskanzler Kohl wird am 9. Mai nach Moskau reisen. In der russischen Hauptstadt nimmt er an den Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag des Sieges über den deutschen Faschismus teil. Schottenrock. Die Simple Minds starteten am Abend in Dortmund eine Deutschlandtournee. 13.000 Fans waren begeistert. Sport. Fußball. Im Halbfinal-Hinspiel um den UEFA-Pokal unterlag am Abend Bayer Leverkusen dem italienischen Club AC Parma 1:2. Dortmund-Turin in der zweiten Halbzeit 1:1. Eishockey. In der Finalserie der deutschen Eishockeyliga gewann Landshut gegen Köln mit 4:1. Landshut führt insgesamt mit 2:1 Siegen. Wetter. Das haben wir auch. Nachts Temperaturrückgang bis 0 Grad, morgen aufkommender Regen um 10 Grad. Verkehr. Brandenburg A10 von Dreieck Schwaneberg in Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen den Anschlüssen Marzahn und Hellersdorf muss gegenwärtig mit erheblichen Behinderungen im Baustellenbereich gerechnet werden. A12. Bis Freitag jeweils von 19 bis 24 Uhr ist der Grenzübergang nach Polen in Frankfurt sowie in Gegenrichtung wegen Montagearbeiten gesperrt. Es findet keine Grenzabfertigung statt. Der PKW-Verkehr nach Polen wird über die Stadtbrücke geleitet. LKW-Fahrer werden gebeten, während der Sperrzeiten auf andere Übergänge auszuweichen. A24 von Berlin in Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Fehr-Berlin. Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg nach einem Unfall im Baustellenbereich. Kommt zum Stau dort. Letzte freie Ausfahrt in Richtung Hamburg ist Kremmen. Stadtverkehr Berlin. Der Sachsendamm ist in Höhe Albuinstraße von 22 Uhr bis 4 Uhr in beiden Richtungen auf eine Spur eingeengt. Friedrichshain, die Michaelbrücke ist zwischen Köpenicker und Holzmarktstraße bis 24 Uhr wegen Kranarbeiten für Fahrzeuge gesperrt. Wegen Kranarbeiten ebenfalls gesperrt ist die Vogtstraße zwischen Frankfurter Allee und Rieger Straße bis zum 12. April. Der Anliegerverkehr bleibt gewährleistet. Stadtverkehr Potsdam. Bis morgen 9 Uhr ist der Straßenbahnverkehr der Linie 91, 94, 96, 98 unterbrochen. Der Grund sind Brückenbauarbeiten zwischen Bahnhof Charlottenhof und auf dem Kiewit. Beachtet bitte die Informationen an den Haltestellen. Und Brandenburg, Warte- und Schlafzeiten bei der Ausreise nach Polen für LKW Frankfurt oder 25 Stunden Forst, 30 Stunden Guben, 24 Stunden Schwedt, 15 Stunden Frankfurt, Stadtbrücke und Forst, Wartezeiten für PKW 2 Stunden, Guben und Küstring-Kiez jeweils 1 Stunde. Dennoch bei all diesem gute Fahrt. Ladies and gentlemen. Once again. Regulators. Fritz. You regulate Fritz. Any stealing of his property. We're damn good, too. Präsentier. You can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep. Life aus L.A. Warren G. Mauna. Just like I thought they were in the same spot, in need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. Warren G. Live. Donnerstag, 13. April im Tempodrom. Präsentiert von Fritz. Tja, und eigentlich müsste da was kommen. Warum kommt es nicht? Tja, es will nicht. Es will nicht. Sollte es an mir liegen? Das liegt an dir. Kann da ist nichts. Na, muss aber. Muss ja, warum aber. Warum kommt ihr nicht? Ja, frag mich mal. Ach, na, das ist aber fies, ey. Dann telefonier weiter. Nö, ich will jetzt nicht telefonieren. Die sollen ja Musik spielen. Oh, ist das fies. Kinder, habe ich schon wieder Rückkopplung gehört? Ich mache mal ein bisschen Rückkopplung. Ja, der Kopfhörer. Ja, das ist der Kopfhörer. Klar, von dem kommt die Rückkopplung. Ey, das ist super. Da hast du draußen einen Techniker, sitzt da, verstehst du? Und der weiß am besten, woher die Rückkopplung kommt. Mann, ist das blöde hier. Warum kommt die scheiß Musik nicht? Kinder, außerdem, ihr seid auch echt Idioten, ey. Das finde ich total widerlich. Ich habe das eben genau beobachtet, dass nämlich die Nachrichten fangen an und alle legen auf und jetzt rufen wieder alle an. So, so ein berechnendes Pack hier. Also, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Warte mal, ich muss mal jetzt mal CD putzen. So hört sich CD putzen an. Zack. Nummer 11, lieber Assistent. Ey, die haben hier tolle Plattenauflegerinnen, Girls. So, jetzt wollen wir mal kicken. Was war denn das jetzt? Jetzt mach ich keinen Tricks mit mir? Echt, jetzt verstellen die wieder die ganze Anlage. Ach, ach, ach. Sieht aber auch nicht normal aus, oder? Hä? Ja, da müssen wir wohl nochmal am Gerät. Jetzt wird die Platte besprochen. Kinder, Kinder, Kinder. Jetzt wieder drunter und drüber. Oh, meinetwegen, wenn der Plattenspieler hier streikt, dann denke ich, habe ich auch ein Recht zu streiken. Ja, und warum zeigt er jetzt nicht an, wie lang der Titel ist? Ach, jetzt zeigt er. Na, wollen wir erstmal kicken, ob er überhaupt geht? Boah, Mann. Hier geht. Wenn der Obergo, that to my car. Es gibt Menschen, die sind noch kleiner als ich, habe ich gerade festgestellt an der Stellung des Mikrofons. Offensichtlich ist Thomas Prinzler so ein Mensch, der noch kleiner ist als ich. Das Mikrofon hängt total tief, ich muss mich hier absolut beugen. Oder ansonsten, ach, wollen wir erstmal klarstellen, was für eine Sendung sich hier handelt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt sagen wir schnell mal die Telefonnummer an. Für alle die, die jetzt die Gelegenheit wollen, ergreifen wollen, hier mal anzurufen. Ich schmeiß mal alle, die in der Leitung sind, jetzt erstmal raus, ja? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, jetzt besteht also nochmal eine neue die Chance anzurufen, weil die Leitungen gerade frei sind. Zum Thema heute. Ich habe mir überlegt, jetzt war ja eben Nachrichten angesagt, das ist ja so ein Zeitraum, den betrachte ich selber ja als Pause. Von daher habe ich da überhaupt keine Verpflichtung gesehen, mir da Gedanken zu machen, was die Sendung betrifft. Das heißt, ich bin jetzt quasi immer noch so unvorbereitet, was das Thema betrifft, wie ich eigentlich davor war. Ich habe aber die Überschriften und sehe mich jetzt gezwungen, einfach zu extemporieren. Es soll in der heutigen Sendung um Liebeserklärungen gehen. Liebeserklärungen sind ja so eine Subjekt-Subjekt-Beziehung und damit hat man schon zwei Subjekte und damit hat man im Grunde auch zwei Richtungen. Also immer von Subjekt A möchte ich das mal nennen, nach Subjekt B eine Liebeserklärung und von Subjekt B nach Subjekt A eine Liebeserklärung. Also Liebeserklärungen, die man selber macht oder Liebeserklärungen, die man schon mal gemacht bekommen hat. Dann sind wir beim Begriff Liebe. Der ist ja auch ein extrem weites Feld. Wir alle kennen, also ihr nicht, ich kenne Liebe zur Arbeit zum Beispiel. Da sind natürlich Liebeserklärungen möglich und sind auch Liebeserklärungen der Arbeit an einen selber möglich. Dann gibt es natürlich Liebe zu den Eltern, Liebe zum Kind, Liebe zur Partei, Liebe zum Vaterland. Und es gibt auch Liebe zum anderen Geschlecht, Liebe zum gleichen Geschlecht, Liebe zu Tieren und zu allen möglichen Geschichten. Davon soll heute nichts ausgespart werden. Wer also den dringenden Wunsch verspüren würde, zu erklären, welch seltsame Liebeserklärung ihm seinen Staat gemacht hat oder seine Kinder oder sein Hund, der könnte hier anrufen 0331 74 81 110 und die dann zum aller Besten geben. Wer andererseits auch nur erklären will, wie er es geschafft hat, nach endlosen Versuchen und nachdem er bereits 12 Jahre verheiratet war, seiner Frau zum ersten Mal eine Liebeserklärung zu machen. Auch der würde mich sehr interessieren und den würde ich versuchen, hier in so einem Psychopathengespräch zu verwickeln, auf das allen zuhörenden jungen Menschen abschreckende Beispiele am laufenden Band geliefert werden. Und damit ihr jetzt nochmal Gelegenheit habt, euch zu überlegen, ob ihr hier überhaupt anrufen seid, ob ihr solltet, ob ihr überhaupt kompetent seid, hier anzurufen und ob es überhaupt Sinn macht, wenn ihr hier anruft, schmeiße ich jetzt nochmal alle lieben jungen Menschen, die jetzt in der Leitung sind, raus und spiele nochmal eine Musik, um euch die Gelegenheit zu geben, hier dann anzurufen. Die Telefonnummer ist gesagt, es ist so, ja, das ist das Schöne, darum haben wir den vorhin am Anfang gespielt, schon der halbautomatische Anrufbeantworter geschaltet. Da könnte man dann, das ist jetzt zynisch, weil im Moment sind ja die Leitungen frei, solange ich die Leute rausschmeiße, könnte jemand, der nicht durchkommt, könnte dann da anrufen und seine Liebeserklärung oder seine bekommene Liebeserklärung auf Band sprechen. Die würde dann in der nächsten Sendung hier abgesendet werden. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist zu erreichen unter der Telefonnummer Kinder. Wenn ich ein bisschen unkonzentriert bin, dann ist es, weil ich die permanenten, penetranten Anrufer, die hier kommen, immer wieder rausschmeißen muss. Der ist zu erreichen unter der Potsdamer Telefonnummer, Potsdamer 0331 721 39 47 in Potsdam zu erreichen. Und jetzt kommt erstmal eine Musik, die natürlich eine klassische Liebeserklärung beinhaltet. Klarerweise natürlich eine Liebeserklärung von einer Frau an einen Mann. Und was kann die dann eigentlich nur sagen, wenn man jetzt, sagen wir mal, ungefähr so ein Typ ist wie ich zum Beispiel, ja, dann kann die natürlich sagen, Mann, bist du stark, ey. Und hier ist Patsy Cline, You Are Stronger Than Me. Bother you, darling, you're strong. this way. Darling, you're stronger than me. For if still so, und jetzt? Wetter. Nee, Quatsch, nicht Wetter. Was kommt jetzt? Was ist denn das hier? Das ist ja auch nicht richtig. Kinder. Was die hier mit mir machen? Da war der Autostop draußen. Das wäre beinahe jetzt nochmal Petzi Kleine. Jetzt geht's aber los. Jetzt müssen wir endlich mal hier über langsam los telefonieren. Jetzt. Ich muss aber die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. In Potsdam 0331. Das ist die Vorwahl. Machen wir eine kleine Pause, damit ihr euren Stift absetzen könnt, den 2 cm weitersetzen. Und jetzt schreibt er auf 721 3947. 721 3947. Da ist der halbautomatische Anrufbeantworter zu erreichen. Der nimmt Liebeserklärung aller Arsch entgegen. Wäre mir irgendwie ganz nett, wenn ihr die jetzt nicht alle unmittelbar an ihn richten würdet, weil das kann, würde mich natürlich extrem deprimieren, mir in der nächsten Sendung im halbautomatischen Anrufbeantworter nur Liebeserklärungen an ihn anzuhören. Jetzt soll ja, ihr sollt ja auch sowieso ja nicht überhaupt Liebeserklärungen erzählen von Liebeserklärungen, die ihr schon mal gemacht habt oder die ihr bekommen habt. Von unterschiedlichen Bereichen. Frauen, Arbeit, Kinder, Staat. So, und jetzt können wir, denke ich, langsam los telefonieren. Guten Tag, wer bist denn du? Ah, drauf? Hallo? Ah, drauf. Ja, prima, hi. Ja, schon, ne? Hast du irgendeine Beschwerde? Brauchst du eine CD? Haben sie dir irgendwas nicht geschickt? Fehlt dir irgendwas? Bist du irgendwie unzufrieden mit dem Sender? Ah, scheint Probleme zu geben, wa? Nee, bei mir nicht. Nee? Hast du Probleme? Nee, es geht schon. Das Thema war Liebeserklärung, ne? Ja. Ich hab da so eine Liebeserklärung, ich werde sie bloß nicht los. Ich liebe nämlich den Stau. Ja, dann gehst du vielleicht mal hin zum Stau. Nee, versuchst ihm tief in die Augen zu schauen. Ja, baust dich selber ein bisschen auf, pumpst dich so ordentlich hoch. Ja, feuchte Augen, feuchte Lippen. Nochmal mit den kleinen Fingern über die Augenbrauen gefahren. Und dann würdest du eine Liebeserklärung an den Stau machen. Wie würde die denn lauten? Permanent, ich würde sagen, gar nicht wieder aufhören. Ich liebe dich so, ich bin erst mal raus. Ne? Hey Kinder, kannst du dir vorstellen, dass er sofort jeder Stau irgendwie zusehen würde, dass er beide gewinnt? Das ist eine Frage, die könnte von Kutte kommen, ja, echt. Das ist, erstens ist hier nicht Kutte, zweitens ist das keine Frage, sondern das war einfach ein Statement von mir. Und ich versichere dir, wenn ich ein Stau wäre, selbst wenn ich ein extrem gutwilliger Stau wäre, wenn dann jetzt so ein Typ ankäme und versuchen würde, mir so eine Ich liebe dich, ich wäre weg. Aber das ist vielleicht deine eigentliche Absicht. Woher kannst du das wissen? Du hast mich noch nie gesehen. Nee, aber ich hab dich jetzt gehört. Das reicht, ne? Das reicht völlig. Würde ich sagen, lass mal nächsten Ruf, ne? Ja, mein Lieber. Ja, nicht nur keine Liebeserklärung, sondern auch noch voller Einsicht. Das ist schön. Tschüss, Tag. Wer bist denn du? Huch, da hat schon jemand einen Schreck gekriegt. Ey, Kinder, jetzt rächen sie sich aber, weil ich sie alle rausgeschmissen habe. Echt? Was ist denn hier los? Wer bist denn du? Hallo? Tag, Kuttner. Hi! Hallöchen, hier ist Christian. Ja. Ich will ja nicht viel zum Thema sagen. Großartige Voraussetzung, mir anzurufen. Nee, super, ich gratuliere dir. Du hast irgendwie ausreden. Probleme. Die haben sie nicht geschrieben oder du vermisst eine CD, nehme ich an. Nee, das auch nicht. Ich wollte bloß fragen, ob du noch dein Wartburg fährst, weil ich nämlich Scheibenwischer habe für einen 353. Nee. Wenn ich eine Tauschbörse mache, würde ich Bescheid sagen, ja? Naja, also warte, nee, weil du damals hier einen jungen Menschen überzeugen wolltest, ihm doch was wolltest du denn damals haben? Ach genau, die Fußmatten wolltest du haben. Die Fußmatten? Ja, genau. Da bist du dir ganz sicher? Ja, ich bin mir sicher, du wolltest von jungen Menschen die Fußmatten haben für deinen 353W. Kinder, was seid ihr nachtragend? Ey, wie viel Zeit ist da ins Land gegangen? Meine Füße sind gewachsen, die Matten werden jetzt längst durchgetreten, der Wartburg ist nicht mehr da. Ach, und jetzt rufen sie an. Ja, naja, und als ich die Scheibenwischer wieder ausgegraben habe, fiel mir dann die Fußmatten-Story ein und ja. Da habe ich an dich gedacht und ruf an. Ja. Machen Gewerbe. Uff. Ja, sagen wir mal, die elementaren Produktionsmittel, die hast du bereits. Insofern brauchst du da nicht Banken annehmen, sondern musst du jetzt nur noch einen Gewerbeschein holen, ein bisschen guten Willen und einen Eimer warmem Wasser. Ja, wenn du jetzt Arschkunden hast. Einverstanden? Jüdi, alles klar. Okay, tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Würde ich an der Stelle doch jetzt ausblenden. Ich finde es ja toll, dass sich so alte Rocker immer wieder zusammentun, dass auch Emerson, Lake & Palmer das wieder geschafft haben, eine neue Platte rauszubringen. Aber vielleicht bei Radio Brandenburg bewerben mit der Musik. Okay, tschüss. Hey, wer bist denn du da? Hallo. Ja, hallo. Ja, tach. Echt? Sag bloß, du bist eine Frau. Nee. Nee? Ich hab's geschafft, durchgekommen. Das ist mir noch nie gelungen. Dann sag mal jetzt, dass du keine Frau bist. Ich bin keine Frau. Warum sagst du, dass du keine Frau bist? Nur weil ich gesagt habe, du sollst sagen, du bist keine Frau? Wie bitte? Weil du gesagt hast, dass ich sagen soll. Und wenn ich jetzt sage, sag mal, du bist eine Frau? Dann sage ich nicht, weil ich ja keine Frau bin. Ach, du bist keine Frau? Nein. Wie hast du das jetzt mit der Stimme gemacht? Das ist geil, wa? Das ist total geil. Ja, ich gebe mir auch immer alle Mühe mit meiner Stimme. Klappt aber nicht so ganz, oder was? Nee, offensichtlich nicht, oder? Was geht eigentlich? Mit deiner Stimme meine ich. Ja, danke. Ah ja, ich wollte jetzt eigentlich was zum Thema sagen. Ach, echt? Ja, ich. Jetzt bin ich aber völlig geplättet. Du bist ja der Erste, der was zum Thema sagen will. Gut, ne? Ja, kick mal, sind erst 55 Minuten rum. Ja, die Sendung steht kurz vor ihrem Ende. Da will jemand was zum Thema sagen. Super. Ach ja, übrigens finde ich doof, dass du das Thema erst zu spät sagst. Du lässt jetzt eine halbe Stunde rum und dann sagst du das Thema irgendwann. Ja, übrigens finde ich viele Anrufer oft doof. Weißt du, welche die besten Anrufer sind? Welche? Die aus Versehen drin sind. Ach so. Ist bitter. Bist du aus Versehen drin? Ich glaub schon. Mein Lieber, das stinkt aber verdammt nach Eigenlob. Findest du? Ja. Gut. Ja. Nun habe ich vergessen, was ich sagen wollte, glaube ich. Geht mir auch so. Gut, dann denke ich erstmal nach und ruf später nochmal an. Echt? Ja. Wie lange wirst du denn brauchen? Naja, ach, warum muss man das öffentlich machen, wa? Ja. Nicht immer die Schwächen der Leute hier über den Sender heben. Genau. Okay, ich danke dir trotzdem erstmal für deinen Anrufversuch. Klar. Ich üb noch. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Hallo Kuttner, mein König. Ach Gott. Hallo, mein lieber Untergebener. Ja, kannst... Oder mein Knappe, oder was soll ich sagen? Knappen sind ja knapp geworden, wie? Nee, Knappen jetzt nicht mehr. Aber König gibt's noch, stimmt. Da hast schon recht, da hast schon recht. Ja, also. Hey, wer ist der Vogel am Hintergrund? Das bin ich. Das bin ich. Eine der super Antworten. Du, der hat sich hier was überlegt. Ja, ja, gut. Wirklich. Das glaube ich schon. Ich habe jetzt bloß Befürchtungen in Bezug auf, was er sich wohl überlegt haben mag. Nee, zum Thema. Zum Ach, gib mal her, zum Thema. Guten Abend. Hallo. Mhm. Oh, ich bin zum ersten Mal im Radio. Ja, das Thema war doch Liebeserklärung und so weiter und so fort. Die man gemacht hat oder die man bekommen hat? Ja. Und die man unterschiedlichen Menschen oder gesellschaftlichen Phänomenen gegeben hat oder die man von unterschiedlichen Menschen beziehungsweise Menschinnen beziehungsweise von unterschiedlichen gesellschaftlichen Phänomenen bekommen hat? Ja, das hat sich erst... So, jetzt versuchen wir das erstmal einzugrenzen. Ja. Eine Liebeserklärung setzt ja gewissermaßen Liebe oder wenigstens so eine Simulation von Liebe voraus. Natürlich. Ja. War das so gewesen. Ja, das ist ja eine Beziehung zwischen, wie soll man sagen, dir, jetzt in dem Fall dir. Ja. Ja, und einem Menschen oder einem gesellschaftlichen Phänomen. Worum handelt es sich denn bei dir? Ist schon ein Mädchen, ja. Aha. Naja, da sind wir ja eher im traditionellen Bereich. Das ist traditionell. Weil du zum Beispiel die Arbeit nicht so liebst. Die Arbeit? Nee, ja. Die Arbeit habe ich abgeschlossen in der Berufswelt. Die, was hast du damit gemacht? Mit der Berufswelt habe ich abgeschlossen. Mit der Berufswelt hast du überhaupt abgeschlossen? Ja. Ja? Du hast jetzt im Lotto gewonnen und betrachtest es jetzt so ein bisschen mit höhnischem Lächeln, liest dir ja eine Arbeitslosenstatistiken. Ja, no, sozusagen. Also, ja, kannst du mal den Depp da im Hintergrund rausschicken? Das ist natürlich ja, nicht, ja, wenn man durch so ein infantiles Lachen immer unterbrochen wird, dann geht natürlich der nötige Ernst zu einer Sendung schnell flöten. Ja, stimmt. Thorsten, bitte Ruhe jetzt hier. Hallo. Nee, nicht Thorsten, bitte Ruhe. Thorsten, bitte mal raus aus dem Zimmer. Thorsten, raus aus dem Zimmer. Ja, such dir ein anderes Radiogerät. Gut. Sind wir Thorsten los? Ja. Ich nehme an, dir jetzt auch besser. Mir jetzt natürlich viel besser. Ja, gut. Siehst du, habe ich ganz in deinem Interesse gehandelt. Ja, darf ich jetzt? Ja, das ist doch toll. Wieder ein Fernheiler im Radio. Hm? Also, die Situation war folgende. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 22. Wie alt warst du damals? Auch 22, nämlich erst 2 Wochen her. Ach, da kriegst du gewissermaßen, wenn man das jetzt erstmal hochrechnen darf, im Grunde alle 2 Wochen super Liebeserklärung. Nee, ach, das wenn, ist... Nein, nee? Ach nee, schön wert. Ja? Also ich bin ja ehrlich. Wie oft, wann waren die letzte Liebeserklärung davor? Oh, da weiß ich gar nicht, bestimmt ein halbes Jahr her. Ach, da kriegst du aber alle halbe Jahre ungefähr Liebeserklärung im Durchschnitt? Ja, so alle viertel halbe Jahre. Ehrlich? Ja. Oh, dann reden wir jetzt mal nicht über die einzelnen Liebeserklärungen, sondern reden wir lieber darüber, wie du das machst. Also na, so ein Erfolgsrezept, so ein Geheimnis meines Erfolges, so habe ich nicht. Vielleicht, ob das am Deo liegt? Am Deo? Glaube ich nicht. Also, nee, dass du gewissermaßen so aromatherapeutisch auf Liebeserklärungsfang gehst? Naja, also Liebe geht durch den Magen, denke ich mir. Also das muss nicht unbedingt so mit dem Hochsinn zusammenhängen, oder? Ah ja, da reicht der offener Mund und hungriger Gesichtsausdruck reicht aus, um eine Liebeserklärung zu bekommen. Ja, ich meine, ich wollte eigentlich erzählen, aber du lässt mich... Andererseits bist du bei den Kellnerinnen noch immer sehr gefürchtet, weil du jedes gute Essen völlig falsch interpretierst. Oha, ist dir noch gar nicht aufgefallen, ne? Nö. Warum immer nur noch Kerle an den Tisch kommen, wenn du in der Kneipe bist? Also ich meine... Das kommt daher. Na gut, aber dann wollen wir jetzt zu der Liebeserklärung gehen. Ist denn, willst du jetzt bloß über die letzte Liebeserklärung, die so war, reden? Oder ist das wirklich eine Liebeserklärung, die in besonderer Art und Weise desmerkenswürdig wäre? Also für mich war das wirklich außergewöhnlich. Ja, für einen selber. Du musst mal ein bisschen abstrahieren von dir. Verstehst du? Das ist ja nicht so, dass du jetzt nur zuhörst. Ja. Und jetzt eine außergewöhnliche Geschichte erstmal erzählst, die dann aber auch gleichzeitig hörst und die dann außergewöhnlich findest. Weil du sie ja sowieso außergewöhnlich findest, sondern du müsstest dich jetzt auch versuchen, in die Mentalität junger Berliner und Brandenburger Radiohörer oder Radiohörerinnen zu versetzen, ja, klar. Die jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel alles Mögliche erleben, Tittenfilme im Radio sehen, Autounfälle, Kontaktanzeigen lesen, im Supermarkt beschissen werden und alles sowas, ja? Und die wollen jetzt natürlich eine Liebeserklärung hören, die schon irgendwie in sich hat. Machen wir uns nichts vor. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann fehlt es einfach am multikulturellen Kollektiv zur Bestimmung gemeinsamer Interessenvertretungen Radio bundesfritzweit. Darum geht's jetzt, wenn ich das mal so abkürzen darf, was du eben versucht hast zu sagen. Ja, mit Händen und... Und ich wollte jetzt... mit Händen... Lass die Füße ruhig unten, sonst fällst du bloß hin, mein Lieber. Du wolltest jetzt aber doch... Also du solltest jetzt bloß in Rechnung stellen, dass du natürlich jetzt dir bald eine Hörererwartung dich ausgeliefert sehen musst, wenn du jetzt erzählst. Das wirst du. Weiß ich. Und du hast aber auch die nötige Selbstbewusstsein, die zu befriedigen, in dem, was du jetzt sagen wirst. Ja, denke ich schon, ja. Also ich bin davon überzeugt. Sweetheart, du bist dann eher, lass es kommen. Also, das war letzten Freitag auf einer Fete. Fängt schon gut an. Ja, und wir standen beim Buffet und die hübsche junge Dame sagte zu mir, die ging durch deinen Magen. Nein, kommt jetzt. Ah ja. Was kann man denn überhaupt noch essen? Weil du kennst es ja so nach 0 Uhr, alle sauen sie beim Buffet rum. Und da meine ich, isst doch alle bloß kein Fleisch. Weil wegen den armen Tieren und so. Ja. Und das fand sie so nett, dass sie mir den ganzen Abend nicht mehr von der Seite gewichen ist. Darüber war ich sehr dankbar. Und sozusagen sind wir uns über unsere Liebe zu den Tieren zwischenmenschlich zu unserer Liebe gekommen. Und das finde ich was Außergewöhnliches. Ja gut, aber jetzt hast du erstmal beschrieben, dass sich jetzt eine junge Frau seit dem Buffet den ganzen Abend verfolgt hat. Ist es denn noch zu einer tatsächlich offenen Liebeserklärung gekommen? Darum soll es ja heute gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Und wie, bitte? Hat die irgendwas jetzt mit Fleisch oder Salatblätter, Feldsalat zu tun gehabt? Die Liebeserklärung selbst? Nein, das nicht unbedingt. Nee. Die war dann eher klassisch. Jo, I love das you. War das Ausschlaggebende dazu. Ja, gut, das war das Motiv. Das Motiv von Liebeserklärung, das ist ja auch interessant. Jo. Aber das wollen wir heute ja nicht behandeln. Wir wollen ja uns ausschließlich die Liebeserklärung an sich widmen. Oh, das erinnert mich an meine alte Schulzeit. Thema verfehlt, echt, ja? Ja. Oh, Mensch. Im Grunde, ich glaube, die Sendung wird ja oft missverstanden. Das handelt sich schon um so eine Art, sagen wir Staatsbürgerkundeunterricht oder sagen wir Deutschunterricht. Oh, ja, glaube ich schon. Ja. Du bist ja auch sehr so sprachredewandt. Im Grunde, wer eher mentaler Schwänzer ist, der sollte einfach draußen bleiben und hier nicht anrufen. Oh. Damit warst du jetzt nicht gemeint, sondern nein, ich rede doch jetzt hier ans Volk überhaupt. Ich bin so undenkbar sensibel, das kannst du nicht mit mir machen. Echt? So sensibel bist du? Ja. Ach Gott, na, das ist ja natürlich verständlich, wenn dann jetzt gewissermaßen Kaninchen schauen dich an und du hältst es für eine Liebeserklärung. Ja, naja, dann bleibt mir jetzt da noch übrig zu sagen. Darf ich noch einen Gruß loswerden, einen kurzen Gruß? Nee, soll ich dir sagen, was du sagen musst? Oh. Was du jetzt sagen könntest, was wirklich passen würde? Nee, oh? Nee, ich sag's dir. Sag einfach, Thorsten, du kannst wieder rinkommen. Tschüss. Ciao. So, wer bist denn du da? Hallo? Och man, Kinder. Hallo? Ja. Jetzt war das Radio einfach zu laut. Außerdem war ich noch beim Keks knabbern. Ja, aber man kann doch mit vollem Mund reden. Ich kann nicht. Na, ich war jetzt vollkommen irritiert. Schön. Ich bin nämlich gerade... Wenn, ja? Ja, ich bin nämlich gerade dabei. Warte, ich muss jetzt erstmal runterspülen. Ja, lass dir ruhig Zeit. Ich finde, sagen wir mal, die Teilhabe an elementaren Lebensäußerungen junger Radiohörer und Hörerinnen, es hat auch einen gewissen Bildungswert für andere junge Radiohörer und Hörerinnen. Ja, ich hab hier einfach... Hast du jetzt echt runtergespült? Ja, ach, und ich hab mit alle zugequatscht, Mist. Jetzt sollten sie gerade teilhaben an deinem Runterspülen. Nein, verfügst du sonst noch über radiophone elementare Lebensäußerungen? Ja, jetzt geht's los. Ach so, jetzt wird's ja, jetzt einfach... Jetzt willst du... Also erstmal habe ich ja hier schon meine Aufgabe erfüllt. Oder bin dabei und habe mir nämlich einen Zettel und einen Stift genommen und mache mir Notizen. Hier ist nämlich der Doppelmax. Du machst dir Notizen? Ja. Prima. Jetzt, was du so in der Sendung hörst. Ich habe letzte Woche gesagt, ich soll mich hinsetzen und soll mir ordentlich Notizen machen. Ach, für deine Ansage jetzt, was du sagen willst. Genau. Nee, ach, ich habe das wieder völlig missverstanden. Ich habe gedacht, du sitzt da, hörst die Sendung und schreibst dir alle wichtigen und klugen Sachen, die du hörst, mit. Nee, die merke ich mir, das reicht. Bist du dir sicher? Na, aber... Pass mal auf, jetzt hast du eine Stunde zugehört. Was hast du dir bisher gemerkt? Oh. Ey, so wird es nie was aus dir, glaub es mir, also ehrlich. Ich habe mir gemerkt, dass das Wichtigste der Sendung war, dass da eine zeitliche Verschiebung des Anrufbeantworters passiert ist. Dramatisch. Ey, sag mal, interessierst du dich wirklich nur so für die technologischen Seiten der ganzen Sendung? Vielleicht, dass vorhin eine Platte nie angesprungen ist und so ein Scheiß? Ja, du musst dich mehr auf die Inhalte konzentrieren. Das ist die Schadenfreude. Ja? Du musst dich auf diese hohe Diskantstimme orientieren. Ja, immer auf die hören. Alles, was durchs Telefon kommt, lass es weg oder fast alles. Außer wenn es ein Anrufer aus Versehen ist. Aber was jetzt mit diesem... Ja? Ja. Ja. Ja. Ja, verstehen wir uns? Ja. Wir verstehen uns. Ja. Ja. Bist du jetzt selber eher ein Liebeserklärer oder ein Liebeserklärter? Nee, ich bin eigentlich lieber ein Liebeserklärer. Ach, weil da hast du mehr Übung drin. Da habe ich mehr Übung. Ja, selber, dass du schon eine gekriegt hättest, ist bisher leider noch nicht der Fall gewesen. Ja, ich habe mich da bis jetzt immer schwer getan mit, aber ich kann das jetzt mittlerweile auch so annehmen. Ja, ja. Ja, weil es einfach so viel geworden ist, dass man jetzt, es würde einfach zu viel Mühe machen, jeder Liebeserklärung aus dem Weg zu gehen, nehme ich an. Ja, sicher, sicher. Ja, ist klar. Ja. Ja, und du hast jetzt also auch schon mal eine Liebeserklärung gemacht. Ist dir denn da eine besonders, ich hab's vorhin schon mal gesagt, des Merkens würdige Liebeserklärung in Erinnerung? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte nur mal so anrufen, weil ich mir Notizen gemacht habe. Ach, da gibt's schon des Merkens würdige Liebeserklärung. Ja, die du gemacht hast. Die ich gemacht habe, ja. Also das kommt nur drauf an, wer sich das merken soll. Ob ich mir das merken soll oder derjenige, dem ich die gemacht habe. Ja, ganz einfacher Test ist ja derjenige, den man sie gemacht hat, der hat es auch mitgekriegt. Ja, das wäre ja schon mal ganz elementar, um zu sehen, ob es überhaupt akzeptiert wurde, jetzt von einem Betroffenen als Liebeserklärung. Und dann müsstest du aber auch davon ausgehen, dass ja, sagen wir mal, massenhaft Liebeserklärungen unterwegs sind. Ja, in Berlin und Brandenburg wohnen vielleicht 5-6 Millionen Leute ungefähr, sagen wir mal 6, ja. Unterschiedlicher, also so zack, die können wir jetzt teilen, das sind 2 mal 3 Millionen, das heißt 3 Millionen Leute machen sich möglicherweise gegenseitig Liebeserklärungen. Und dann kommen noch Staat, Kirche, Partei, Arbeit, Mutti und Kinder dazu. Also mal 6, 3 Millionen mal 6, 18 Millionen Liebeserklärungen sind jetzt gewissermaßen erstmal überhaupt unterwegs. Wenn man jetzt sagt, vielleicht von nicht täglich, wenn man sagt, eine Liebeserklärung wird alle 3 Wochen jetzt gemacht, in unterschiedlichen Bereichen, was Menschen betrifft, was soziale Zusammenhänge betrifft, alle 3 Wochen 8 Millionen Liebeserklärungen, dann heißt es durch 21, 18 Millionen durch 21, kannst du mal, warte. Kannst du mal rechnen, sonst würde ich jetzt rausgehen und einen Rechner holen. 18 Millionen durch 21. 18 Millionen, ach sagen wir 18 Millionen durch 20, ja, dann sind es erstmal 9 Millionen durch 10, 900.000 Liebeserklärungen pro Tag. Ja, dit jetzt mal 365. 9 Millionen mal 365. Warte mal, ich rechne. Ich rechne hoch, ich muss hier schriftlich rechnen. 5, 4, 9 mal 6 sind 54 und 4 sind 8, 5 im Sinn, 3 sind 32. Kick mal, 9 Millionen mal 365 sind 3 Milliarden 285 Liebeserklärungen im Jahr, allein im Raum Berlin-Brandenburg. Das ist ganz schön. Ja, vor dieser Zahl von 3 Milliarden 285 Millionen, Mann, das ist eine Massenliebeserklärung pro Kopf. Aber wir gehen mal davon aus, dass die Zahl stimmt. Davor müsste jetzt, sagen wir mal, deine Liebeserklärung Bestand haben. Also die müsste jetzt, sagen wir, wenigstens im obersten, sagen wir mal, Zehntel ungefähr sein. Ja? Das heißt, die müsste durchaus konkurrieren können mit 328,5 Millionen Liebeserklärungen. Aber locker. Bist du dir sicher? Aber locker. Na? Ich meine, da fallen mir Dutzend ein, die da Bestand haben. Gut, dann bin ich aber gespannt. Ich bin eigentlich so ein Überdurchschnitt. Das heißt, die müssten, kick mal, die müssten auch besser sein als, warte mal, jetzt rechne mal 3 Milliarden 285 Millionen minus 328,5 Millionen. Ja? Kannst du das? Soll ich das machen? Nee, jetzt mach ich das. Mach das mal. 9, 6 und 1 sind 5 und 3 jetzt hier von 3 weg, sagen wir mal. Ja, die müssten besser sein als 2 Milliarden 965,5 Millionen Liebeserklärung. Die Liebeserklärung, die du machst, muss besser sein als 2 Milliarden 956,5 Millionen. Ja. Hast du dir das überlegt? Ja. Du siehst, wie sehr sich da die Perspektive verwandelt. Ja, ich bin also auch qualitativ und quantitativ, glaube ich, ein überdurchschnittlicher Liebeserklärer. Echt? Aber nicht unbedingt mit Worten. Ne? Also ich meine, man kann ja auch anders... Sag mal, du willst jetzt versuchen, mich hier mit deinem Blick zu bezirzen. Nee, das ist am Telefon natürlich sehr schwer. Ich bin ja einfach... Da freue ich mich ja doch, jetzt einen Hörer hier haben, am Gerät zu haben, der von alleine merkt. Sonst hätte ich es dir jetzt sagen müssen. Ja. Ja, aber nee, nein, so bin ich halt. So, super. Ja. Ja, also dann würde ich dir ja doch durchaus zutrauen, eine Liebeserklärung parat zu haben, die besser ist als 2 Milliarden 956,5 Millionen andere. Vielleicht erzählst du die jetzt mal? Ja, die kann ich ja eben nicht erzählen. Oh. Weil eine Liebeserklärung, also nur eine gesprochene Liebeserklärung, die ist doch ganz halbherzig. Jetzt fang nicht mit halbherzig an. Ja, guck mal, 2 Milliarden 956,5 Millionen durch 2. Ja. Ja? Ja, halbherzig. Die sind alle am Telefon. Nee, hast du nicht eine, die du schon mal erklärt, oder die, wie machst du denn deine Liebeserklärung? Dann beschreib das doch mal. Na, guck mal, zu einem Menschen gehört doch nicht nur der Mund, sondern... Aha. Ich meine, für die Worte. Da haben wir... Telefonhörer, so eine Sorte wie du hat also auch noch Ohren. Ohren und... Na, alles hat man so in der 5. Klasse oder 6. oder so lang. Du meinst jetzt wieder genau die Stelle, wo die Schenkel zusammenwachsen. Nein, das meine ich nicht. Das meinst du nicht? Das ist doch auch nur ein Teil. Das war irgendwie der wichtigste mehr. Ist echt dein wichtigster Teil? Vielleicht kann ich mit dem mal reden? Ja, dem könnte man auch eine Liebeserklärung machen. Aber der redet nicht. Also nicht. Ach so, dann hat es jetzt also keinen Sinn, wenn du, sagen wir, Telefon einen Meter tiefer hängst. Geht nicht, nee. Schade. Aber nochmal zurück, du bringst mich ganz durcheinander. Ich wollte dir sagen, dass das einfach nicht geht. Also eine Liebeserklärung, ja, wohl schlecht geht's doch, aber ich will jetzt mal den Gedanken zu Ende bringen. Eine Liebeserklärung, die Bestand hat vor 3 Milliarden 285 Millionen. Liebeserklärungen. Ja. Die kann man schwer am Telefon machen. Weil ey, da wäre es aber wichtig. Da 100% dazu, wenn man die Liebe erklärt und nicht nur Telefon. Pass auf. Ja. Kann es sein, dass du die Situation jetzt verwechselst, dass du mich jetzt für deine Angebetete hältst? Ich bin nicht 1,83, habe nicht Beine bis zum Hals und lange, lange blonde Haare und so das, was dir jetzt, sagen wir mal, noch so vorschwebt. Hier steht ein verwachsener, junger, kleiner, älterer, nervender Mann mit einer extrem penetranten Stimme. Der will von dir, weiß Gott, keine Liebeserklärung haben, sondern der verlangt, und das ist nur recht und billig, dass du doch wohl in der Lage sein solltest, zu erzählen, wie du schon mal eine geniale Liebeserklärung gemacht hast. Kapiert? Nee, pass auf. Nee, pass auf, nicht nein, kapiert? Auf. Ja, ich hab das kapiert. Ich will aber nicht aufpassen. Ich will, dass du jetzt mal eine ordentliche Liebeserklärung erzählst. Na, du erzählst mir, aber du sagst, ich soll eine wiederholen. Das geht ja auch. Du sollst keine wiederholen. Du sollst einfach erzählen, wie du mal eine tolle Liebeserklärung gemacht hast. geht denn das in deinen Kopf? Was hat denn deine Mutti zu dir gesagt? Passt denn das nicht rein in deinen Schädel? Watsch, watsch, watsch, watsch, watsch, watsch. Hast du viel Prügel gekriegt als Kind? Ob das nicht reingeht in die Birne. Hast du viel Prügel gekriegt als Kind? Hin und wieder mal, so ein bisschen. Viel zu wenig. Ja. Ja. Wie alt bist du? 25? Habe ich dir schon mal erzählt. Ja, 28. Ja. Und wo wohnt deine Mutter? Ist sie weit weg? Sie wohnt in Brandenburg. Na, da kommst du doch noch hin. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin, in Friedrichshain. Ey, dann setz dich jetzt ins Auto und fahr hin zur Mutti und mach sie wach und sag, Mutti, hau mir eine rein. Du hast echt was versäumt, die 28 Jahre lang. Ja. Viel zu wenig. Ja. Ja. So. Und hat deine Mutter Telefon? Die hat auch Telefon, ja. Dann ruf sie mal, dann leg ich jetzt auf, ruf sie an, ich spiele ihr gleich noch eine Musik, dass sie sich ungefähr drauf vorbereiten kann. Einverstanden? Und denn? Was denn und denn? Ja, nicht und denn. Ich soll sie jetzt anrufen, soll du sollst sie jetzt anrufen, sagen, die soll aufstehen, soll Fritz einschalten, ja. Übergangsweise kommt eine Musik für sie, ja. Und wenn du kommst, dann soll sie dich tüchtig versohlen. Weil du zu und dämlich dann bist, mal eine ordentliche Liebeserklärung zu erzählen. Wie? Und dann bei dir anrufen. Und danach anrufen und Vollzug melden. Na, das ist ja ein Ding. Das ist ein Ding, wa? Das bieten sie dir aber zum ersten Mal an im Radio. Ich bin eine Liebeserklärung gekommen. Ach, na, das wird doch ja nicht. Na, wieso, wenn du... Du sei doch mal realistisch, merkst du doch selber, dass es nicht wird. Oder? Na, jetzt merkt er, ich glaube, er merkt, er fängt an nachzudenken. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Oh, jetzt hast du aber mein Optimum. Ich könnte zum Beispiel eine Liebeserklärung an deine Sendung machen. Oh, du sollst keine Liebeserklärung machen. Du sollst erzählen, wie du schon mal eine super, super tolle Liebeserklärung gemacht hast, die in der Lage ist, mit 3.285.000 anderen Liebeserklärungen pro Jahr zu konkurrieren. Ach, soll ich jetzt anfangen, in meiner Jugend rumzukramen, oder was? Nee, du sollst dich jetzt ins Auto setzen und zu Mutti fahren. Ich hab doch kein Auto. Scheiße, dann nimm eine Taxe. Das muss es dir wert sein. Echt? Und dann hör dir jetzt die Musik an. Wie heißt denn überhaupt? Doppelmax heißt Doppelmax, du, wa? Na, du hast doch letzte... Doppelmax, ja, gleich noch, Doppelte. Halt, ich soll ja unbedingt von dem Nico von letzter Woche, der überhaupt nicht wusste, was fahren. Will ich ja nicht. Irgendwie grüßen, entschuldigen oder ja, irgend sowas, wa? Und so und Max am Radio hier und... Hey, pass mal auf, so eine Typen, die können mich ja nicht zum Essen einladen, wenn sie selber nicht kommen, sondern einfach einen Bon am Tresen hinterlassen, dass ich da essen gehen könnte oder irgend sowas, ja? Oder könnten mir 50 Mark Scheine schicken oder BSX irgendwas oder sich anbieten, ein Auto zu waschen oder, ja? Aber doch nicht immer grüßen über Radio, das macht doch jeder, das ist doch peinlich. Nee, das ist doch was ganz Spezielles, weil ich hab den gerade in Göttingen angerufen. Ja. Und hab dem das Thema erklärt. Ja. Der das letzte Mal auch das Thema nicht wusste. Ob der dich, wenn die Mutti jetzt nicht mehr bereit sein sollte, oder sagen wir mal körperlich schon zu gebrechlich, ob der dich tüchtig ohrfeigen könnte? Ja, da komme ich doch jetzt auch nicht hin. Ach Gott, oh Gott, da kommt aber heute aber wieder alle zusammen. Ich könnte mir schon noch jemand suchen heute, der mich ohrfeigt. Gut. Okay, da würde ich dich ganz herzlich drum bitten. Ja. Nee, aber der ist jetzt in Göttingen und versucht auch in die Sendung zu kommen, obwohl er die nicht hören kann. Ah ja, da dürfte er Probleme haben. Ah ja, so eine Liebiger, die können die Sendung nicht hören, haben überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ich erzähl ihm das. Ach so, na dann erzähl ihm das, aber ordentlich. Ja. Ja, und erzähl ihm das, was du hier für einen Eindruck hinterlassen hast. Ja? Und jetzt hör dir die Musik an und jetzt denk an Mutti. Ich will die Musik an, ja. Tschüss. Ist auch eine Liebeserklärung. Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir habe besessen, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama, und bring das Leben mir auf Kummer und Schmerz, dann denk ich nur. So, wer war das? Heinche war das. Wir wollen ja hoffen, dass die Mutti vom Doppelmax jetzt zugehört hat. Tag, wer bist denn du? Hallo, guten Abend. Hallo. Oh mein Gott. Sag mal, hallo, ja? Kennst du die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Ja, die kenne ich. Ja, vielleicht könntest du die mal bitte durchsagen? Ja, das ist die 0331. Für Potsdam, muss man dazu sagen? Ja, ist die Vorwahl. Das ist nur die Vorwahl. Die braucht man nicht, wenn man jetzt in Potsdam wohnt. Die 72-13-947. Ja, kennst du auch meine Sprachregelung, wie ich die Nummer mal ansage? Nee, die kenne ich nicht. Hörst du die Sendung ab und an mal? Naja, Logo. Von wem hast du die Nummer mit dem halbautomatischen Anrufbeantworter? Ja, von gehört bei dir. Die kannst du nur von mir gehört haben? Ja. Warum kannst du denn da nicht gleich auch die Sprachregelung übernehmen? Ich hab nicht nur so ein wahnsinniges Gedächtnis. 721 39 47. Ja? Genau. Ist schwer, also das ist natürlich auch schwer, sich die Aussprache von Zahlen zu notieren. Ja, schreibe ich mir gleich auf. Insofern verstehe ich das schon. Wie schreibst du denn das auf? 721? Ja, setz mir einen Punkt hinter. 7, du machst dann 7 Punkt, 2 Punkt, 1 Punkt und dann 3, genau. 9 Punkt und 4, 7 Punkt. Ja. Und dann weißt du, dass es 721 39 47 hat. Genau. Welchen Sinn macht denn der halbautomatische Anrufbeantworter? Ja, da kann man irgendwas eine Mitteilung aufsprechen. Ja, die sich aber vielleicht aufs Thema beziehen sollte, ne? Genau. Kann man da aufs Band sprechen. Die wird dann aufgenommen und am Anfang der nächsten Sendung nochmal abgesendet. Mhm. 721 39 47. Der Kollege klagt nämlich. Ich dachte, er wird überschüttet mit Liebeserklärung. Das lässt mich natürlich triumphieren. Keiner will ihm eine Liebeserklärung machen oder auch nur von Liebeserklärungen erzählen. Alle warten sie lieber hier durchzukommen. 721 39 47, der halbautomatische Anrufbeantworter, der im Übrigen eine ganz wichtige dramaturgische Funktion hier in der Sendung hat. Insofern würde ich jetzt auch an das Verantwortungsbewusstsein der jungen Hörer und Hörerinnen appellieren, vielleicht da doch anzurufen und in den sauren Apfel zu beißen, wenn es denn sein muss. Mhm. So, wer bist denn du? Ja, ich bin Toni. Toni? Ja. Toni. Aus 17, wie? Aus Mathildenhof. Aus Mathildenhof? Kennst du nicht? Nee, aber es klingt toll. Ja, sei mal frei, du. Ja, echt? 5 Häuser. 5 Häuser? Ja. Da lernt man aber kaum Frauen kennen, oder? In einem, das sag ich dir. Wie alt bist denn du? 16. Oi, oi, oi, oi, da muss man dann aber immer weit fahren mit dem Mofa oder mit dem Radio. Ja, das stimmt. Das ist ja bitter. Insofern bist du ja liebeserklärungsungeübt eher. Ja, eigentlich ja. Ja, eigentlich völlig. Das heißt, im Grunde bist du eher die Zielgruppe, die zuhören sollte. Na genau, das mache ich ja auch. Ja, das machst du nicht. Du quatschst hier die Sendung voll, ohne jetzt gewissermaßen selber dazu beitragen zu können. Ja, nehme ich mal an. Ja. Ja, du merkst gerade, dass du hier völlig falsch bist. Oder? Was? Soll ich mir einen Strick nehmen oder was? Nee, nimm dir nicht einen Strick, sondern hör schön zu, nimm dir einen Stift und schreib dir ein paar ordentliche Liebeserklärungen mit, ja? Okay, mach ich. Okay. Hau rein. Tschüss, Toni. Jo. Grüß die 4 anderen Häuser. Mach ich. Tschüss. So, hallo, wer bist du da? Oh, Captain? Baby? Ah, dufte. Super. Hey, hey. Was? Nee, ich wollte nur klarstellen, hier ist auch einer, der wohl lachen kann. Ich wollte zwar... Zur Not. Du wolltest eigentlich ja nicht anrufen, hast jetzt doch, auch zum Thema nichts zu sagen, hast gerade eingeschaltet, warum jetzt überhaupt, aber immerhin, warum nicht, die Nummer hast du mitgekriegt, war, rufen wir mal rein, werden wir ein bisschen quatschen mit dem Typen, irgendwie fällt dem schon was ein, mir wird Obert einfallen, warum also nicht, machen wir den Versuch, ne? Liebeserklärung. Erzählen? Sag mal, hast du eine Erklärung dafür, warum jetzt, die Sendung ist fast 1,5 Stunden alt, nur Kerle anrufen? Ne, weißt du, Frauen, die halten wahrscheinlich Liebeserklärungen für dermaßen banal, weil sie immer denken, die wollen so sowas rumgekriegt werden, dass sie gar nicht so sehr wichtig erscheinen für sie. Hast du nicht den Eindruck, dass er darauf hinausläuft? Tragikomisch, denke ich, das ist dann schon ein bisschen Naja, das ist dann schon immer so sehr persönlich, da geht es schon wieder woanders hin. Komisch finde ich nicht. Ich denke eher, es ist tragisch, dass alle Kerle denken, sie sind super Liebeserklärer. Sagt ja auch keiner, dass er schon eine Liebeserklärung gemacht hat und darum blockieren die hier die Leitung. Das ist tragisch. Kann ich nicht dazu sagen, das wollte ich an und für sich nie und das habe ich auch nicht so empfunden. Nee? Ich wollte mitteilen, wie ich also eine unwahrscheinlich tragikomische Liebeserklärung mal gehört habe. Gehört? Bekommen oder nur gehört? Ne, sogar bekommen. Ach so, na, weil ihr hört, klingt ja so wie der Lauscher an der Wand, hört die eigene Schand, wa? Wie? Hast du ja wieder recht, ich meine, man hätte sie natürlich auch schriftlich kriegen können. Nee, aber ich hab sie nur gehört. Ja, ja, ist klar, aber Adressat warst du. Ja, unter anderem. Ach, da waren noch viel mehr Leute gemeint. Ach, wartet, sagen wir mal, wartet damals auf dem Marx-Engels-Platz? Wartet auf dem Marx-Engels-Platz, du im Blauhemd mit der Fackel in der Hand, ja? Wahrscheinlich schwierig, das einzugruppieren, weil du ja die Thematik zuvor gegeben hast, persönlich oder arbeitsmäßig oder ist das nur, weißt du, das ist so blöd einzustufen. Warte, wird jetzt eher staatlich bei dir auch? Naja, ich habe mir an sich in der Staatlich habe ich mir gar nicht gefühlt. Ja. Sonst hätte ich es nie so tragisch, komisch. Wie viel haben denn damit dir die Liebeserklärung erhalten? Das weiß ich nie. Na, also ungefähr grob geschätzt, wirst du ja wissen, ob es 5 waren, 100 oder 5000. Naja, ich würde dann mal lieber in den 1000er-Bereich gehen, wa? Ja, schön. Da hast du eine Liebeserklärung gekriegt. Ja, ich sag, die ist und? Immer noch wieder gesagt, tragisch, komisch. Ja, sah sie denn gut aus? Nee. Die Liebeserklärung. Ein bisschen erbärmlich sogar. Ach. Wer war? Nee, wollen wir mal gleich direkt fragen, wer es war? Nee. Na, kommst du nicht drauf? Doch, ich komme schon ungefähr drauf. Soll ich erstmal? Ich denke, ich habe auch den Punkt getroffen, warum du auch dieses Thema so gegliedert hast, staatlich und arbeitsmäßig. Nein, ja nicht. Das, also und persönlich. Also, nee, du hast jetzt eh einen weiteren. Ich auch mit daran, weil ich hier gar nicht weiß, wie ich das eingruppieren soll. Verstehst du, ob ich das jetzt persönlich nehmen soll? Soll ich dir mal eine Überlegungshilfe erstmal bieten? Ach, na, ist ja toll. Na, mach mal. Das ja, mach ich. Ich denke, ehrlich? Ich denke, du bist ein ganz schön Ende am Zipfel, wa? Das bleibst du? Du den roten Faden von der Socke in der Hand? Nee, bleibst du in der... bleibst... Nee? Hahaha. Mal eine lustige Bemerkung. Bleibst du in der Leitung? Nee, Kuttner. Doch, nee, bleib mal. Pass auf, ich habe noch 5 Minuten bis zur Nachrichten. Was willst du? Nein, keine Nachrichten. Geht nicht um Nachrichten. Ich will dir eine musikalische Erinnerungshilfe liefern. An was denn? Naja, das ist jetzt der Rot-Freund-Kameraden spielen. Nein. Was denn da? Jetzt hör zu, Sweetheart. Ja, und nach... Also, die Leitung ist ja teuer, aber... Von wo rufst du an? Na, von Berlin, Mensch. Hast du gehört, wie lang deine Einheit ist? Was? 8 Minuten. 8 Minuten? 8 Minuten, 2 Einheiten wirst du da wo mal rinhauen können. Pfennig oder wie? Oder was? Das sind dann 42 Pfennig. 42 Pfennig? Komm mal her, so viel dürfte ich dir doch aber wohl wert sein. Ansonsten fliegst du jetzt gleich raus. Da musst du überlegen. Na gut, das nehme ich als echt? Jetzt zum Schlag. Ja? Das kommt nicht. Nochmal einen Blick auf die Visa-Karte werfen oder was? Nee, das kommt in die Tragikomik mit rein. Das nehme ich als Solidarität. Gut, dann hör jetzt prima Musik. Na los, denn. Okay, hier kommt sie. Selten, aber überrasch mir mal. Ja, hör schön hin. Mach ich garantiert. Ich liebe mein Land, das vielfache Grün. Ja, so hört sich der Song mit Rückkopplung an. Die Wälder, so hört er sich ohne an. Die Blüten im Frühjahr, den herbstfrischen Wind, die vollen und reifen Felder. Die Blüten im Frühjahr, den herbstfrischen Wind, die vollen und reifen Felder. Ich liebe mein Land und meine Stadt, das rege und ständige Treiben. Hier sind meine Freunde, hier werd ich gebraucht, so soll es auch weiterhin bleiben. Hier sind meine Freunde. Na, kommen Erinnerungen hoch? Nee, überhaupt nicht. Ich find's ja tragikomisch. Mensch, das find ich nie so tragisch wie du, sondern ich find's auch komisch gleichzeitig. Aha. Aber die Definition ist natürlich schwierig. Verstehst du jetzt nochmal die Unterteilung? Verstehst du? Ich meine, du weißt ja genau, also, naja, nie genau, aber ich denke, du ahnst doch schon ein bisschen, was ich hinaus will, wa? Es ist doch ziemlich vordergründig, wa? Ey, es liegt sich toll in so einem Musikbett, wa? Bitte? Ja, nee, worauf will ich denn hinaus? Du hast eine Liebeserklärung gekriegt. Nee, ja, nee, pass mal, aus dem Sollen sind wir ja raus. Meine, aber aus dem Sollen sind wir raus. Wir sind voll im Soll. Wir müssen ja irgendwie mal auf die Habenseite kommen. Verstehst du, das ist das Problem hier in der Sendung. Gut, tragikomisch. Pass auf, und jetzt kommt hier die Unterteilung. Tragikomisch. Hör mal, tragikomisch bisher. Was nicht tragisch und nicht komisch? Tragikomisch. Was bin ich? Mein Lieber, höre ich dir genau, was du sagst an der Stelle. Erich hat doch gesagt, wa? Kannst du noch einen Sinn, was er gesagt hat? Na, was hat er gesagt? Ich liebe euch doch alle. Das war doch... Ach doch, Erich. Ja, richtig. Wir waren nicht sonst. Ja, richtig, war Erich. Ich habe jetzt an einen anderen Erich gedacht. Das ist natürlich. Ja, sag mal, und da hast du dich jetzt direkt, angesprochen gefühlt? Nee, sag, das ist ja die Tragik. Ach nicht? Hättest du lieber gehabt, wenn er dir einen Brief geschrieben hätte? Nee, kapierst du das nicht? Doch, ich verstehe. Nee, ja, das kann ich wieder nachvollziehen. Weil du bist ja garantiert ihm so durchgekommen, weil du gewusst hast, wirst du jetzt nur als Mitarbeiter da. Naja, ich konnte mich dieses Übermaßes ja lieber einfach nicht erwehren, offensichtlich. Ist das persönlicher Staatsbürger, die Mitteilung? Oder ist das nur so allgemein gesagt? Ja. Das ist ja genau der Sache auch gewesen, ja. Wisse, wo ich gedacht habe, na, wollt ihr nur einen Papi machen, wollt mich nur kontrollieren? Oder hat er mich wirklich gern gehabt? Ja, und wie hast du dich jetzt... Wenn ich ihn abgekauft habe, das ist das Verrückte, wa? Ja. Ich hab ihn nicht gelobt. Du hast ihn nicht gelobt. Das ist ja das Tragikomische an der Sache. Ja, und du kannst dich jetzt bis heute diesem Teufelskreis einer Liebeserklärung nicht entziehen. Nein, das ist ein Beispiel dessen, weil du als Thematik Liebeserklärung... Ja, nee, ist ja auch... Dachte, ja. Das wäre doch mal irgendwie auch mal wirklich ein Grund. Ja, nee, ich wollte ja jetzt nur fragen, wie diese Liebeserklärung jetzt bei dir nachwirkt. Ja, logisch, sonst würde ich ja nie darüber reden. Ja, sie wirkt nach... Nach 5 Jahren nie noch nachdenken, wie der Mann, verstehst du, in seiner Tragikomik davon gestanden hat, was ja im Prinzip sehr elendlich war, aber trotzdem, verstehst du, ehrlich war. Das ja. ist das Verrückte. Und darin liegt doch diese ganze Tragikomik. Verstehst du, was ich meine? Versteh ich, was du meinst. Es ist doch, weißt du? Ja. Weil der Mann hat ja da wirklich dran gelobt. Der hat uns ja gar nicht verscheißern wollen. Der ist ja so, verstehst du, der war so ein Saurier. In dem seinem Kopf hat das wirklich stattgefunden. Okay. Hat wirklich gelobt. In der Situation doch schon irgendwie ein bisschen den Eindruck hatte von einem gewissen Maß an geballter Debilität. Naja, das sage ich ja nicht umsonst, Saurier, wa? Ja. Guck mal, die hatten ja auch 3 Gehirne. Ich weiß ja nicht, wo seins gehangen ist. Das ist eine ganz andere Sache. Ja, wobei, in dem Alter. Nee, aber das ist doch tragikomisch, verstehst du, dass wir von so verrückten Leuten, die es ja gut gemeint haben, unsere Eltern haben es ja auch mal gut gemeint, verstehst du, was ich meine? Hm. Das ist doch eine Tragikomik, weil er schüttet eh noch was. Das stimmt. Das ist eine der großartigen. Das ist dann also eine größere, verbalere, eine verrücktere Liebeserklärung, die mir erschüttert hat, verstehst du? Weil ich wusste ja nicht, was ist denn jetzt in mir? Ja. Ist das Ekel? Oder muss ich lachen? Oder muss ich ihn auslachen? Oder wäre ich jetzt jähzornig? Oder verstehst du, was spielt denn sich da ab? Wa? Das halt ja noch nach, wa? Ja. Meine, heutzutage nicht mehr so, aber ich dachte, das ist doch die. Also im Grunde eine der verrücktesten Liebeserklärungen, die ja auch jetzt logischerweise an mich gewandt war, weil er gesagt hat, ja, verstehst du, ich war mit eingegriffen darin, wa? Du hast ja vorm Fernseher gesessen. Na logisch. Ja. Das heißt, ich doch alle war. Da war ich ja mit einbezogen. Ansonsten hätte ich ja jetzt zu dem Thema gar nicht sprechen können. Das heißt, du hast einer der ganz großen Liebeserklärungen des 20. Jahrhunderts beigewohnt. Ja, der verrücktesten. Einer der verrücktesten und einer der größten. Ja, und der größten nie, aber der massenwirksamsten. Weil ja, so Massen, also ich glaube, dass da irgendwie, sagen wir mal, viel, also Erfolg, groß erfolgreich war die in der Situation dann, glaube ich, nicht. Es ist ihm, glaube ich, nicht viel Liebe entgegengeschlagen, also zurück entgegengeschlagen. Ja, das ist passiert ja beim bei Liebeserklärung oft, wa? Ich meine, er hat sie auch extrem spät erklärt, seine Liebe, wa? Hat er 40 Jahre Zeit gehabt. Nee, doch, es geht jetzt um die Liebeserklärung. Sagen wir, es geht nicht um ein gewisses Maß an Fürsorglichkeit, was er ja zweifelsohne aufgeboten hat, sondern es geht jetzt wirklich um die Erklärung seiner Liebe. Das ist genau der Punkt. Der hat nicht Fürsorglichkeit mit Liebe verwechselt. Ach so. Und die Eltern sind ja, weißt du, warum die immer so fürsorglich sind? Nee. Na, um sich zu wehren gegen die Leute, die so ihre Stars umhauen. Insofern haben wir jetzt neben diesen großen historischen Erklärungen, der Unabhängigkeitserklärung, der Liebeserklärung, noch eine Fürsorglichkeitserklärung. Das ist nicht verrückt, das hast du schon wieder ein neues Thema. Das ist verrückt. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi, brüllt er mich da an. Hallo, wer bist denn du? Ei, da hat jemand den Geist aufgegeben. Wobei, das passiert ja sowieso häufig, glaube ich, ohne dass es piept. Hallo? Ja, hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Tag, hier ist Katrin. Katrin? Ja. Du bist jetzt hoffentlich nicht bereit, sofort den Geist aufzugeben. Noch bin ich nicht bereit, sofort den Geist aufzugeben. Ja, könntest du jetzt vorstellen, dass du möglicherweise im Laufe des Gesprächs doch den Geist aufgibst? Nee. Nee? Nee. Wenn das eintreten soll, ob du dann ein Zeichen geben könntest, weil ich kriege dir oft nicht richtig genug mit. Ja? Ja? Ja, mach ich das. Und dann würde ich schon schnell die Kurve kriegen, wenn wir Schluss machen, die Gespräch beenden. Einverstanden? Einverstanden. Gut. Macht der für dich keinen guten Eindruck und für mich auch nicht? Richtig. Ja? Wenn man mit Geist auf jeden Anrufern telefoniert. Jawohl. So, Katrin. Hast du denn jetzt eine besonders schöne Liebeserklärung bekommen oder gegeben? Weder noch. Ach, weder noch. Im Grunde willst du ja nicht zum Thema reden, sondern dir ist heute eh ins Auto gefahren. Und irgendwie musst du den Kummer loswerden. Nee. Ich denke einfach, es ist überhaupt gar nicht so wichtig, irgendwas Passendes zum Thema zu sagen. Na, aber da habe ich ja doch einen anderen Ansatz. Ja? Ja. Ja, aber du... Wie kommst denn du da drauf, dass das nicht wichtig ist? Weil du sowieso die ganze Zeit redest und die Leute überhaupt nicht ausreden. Ja, das kommt nur daher, dass sofort der Eindruck entsteht, dass die Leute nichts zum Thema zu sagen haben. Ja. Und dann versuche ich wenigstens noch das Image der Sendung zu retten. Ganz genau. Deswegen habe ich mir gedacht, auch wenn ich nichts zu sagen habe, kann ich ja ruhig anrufen. Ach, Katrin, nee. Ich kann jetzt langsam auch nicht mehr reden. Ja? Ja, ich habe gedacht, jetzt ruft eine Frau an. Frauen sind sowieso herzensklüger, werden hin und wieder mit Liebeserklärungen bombardiert und haben vielleicht da schon eine oder andere im Gepäck, die sie hier als besonders skurril zum Besten geben können. Ja. Und das passiert jetzt bei dir. Hast du noch nie eine Liebeserklärung gekriegt? Also ich glaube keine, die mit, ich weiß nicht genau, wie viel Milliarden konkurrieren sollte. Naja, das wollen wir jetzt erstmal wegstecken. Das war ja vorhin, um ein bisschen den Angeber zu züchten und in seinen Grenzen auf seine Grenzen zu verweisen. Mhm. Ja, ich würde ja jetzt nicht mit diesen 3.285 Millionen argumentieren wollen dir gegenüber. Sondern ich würde sagen, ach Katrin, erzähl doch mal deine tollste Liebeserklärung, die du bekommen hast oder die du vielleicht gemacht hast. Tja, ja, fällt mir, glaube ich, keine ein. Katrin... Ja, tut mir leid. Ich bin ja wirklich irgendwie eher Kavalier, ja. Und wenn eine Tür ist, dann halte ich sie auf und lasse die Frauen zuerst raus. Schon, ne? Und jetzt ist da eine Tür und schon, ich lasse dich raus. Tschüss, Katrin. Tschüss. Mensch, Meier, war ich Kavalier und was hat sie gebracht? Null. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Mitzi. Tag, Mitzi. Ich habe ein ganz großes Problem und zwar, ich bin nämlich ganz doll verliebt in die Radiosendung von Trevor Wilson. Und jetzt habe ich aber letzten Freitag gehört, dass ihr den Trevor rausschmeißen wollt. Ey, das höre ich so gerne, dass jemand in andere Radiosendungen verliebt ist. Und dann auch noch in Trevor Wilson, der nichts anderes zu tun hat, als mich immer als scheiß Hippie zu beschimpfen. Na, deshalb liebe ich ihn ja auch so. Fliegt der jetzt raus? Na, das hat er erzählt. Und ich habe ich doch, ehrlich? Ich kann es ja gar nicht glauben. Oh Gott, ich würde es mir so wünschen, ich kann es auch nicht glauben. Insofern jetzt uns gleich. Aber du freust dich da eher drüber, ne? Na, da würde ich mich aber so riesig freuen. Echt? Warum? Das sagt er doch nur, sagen wir mal jetzt, der Wilson ist einer, der fährt immer so auf Mitleidsbonus, verstehst du? Mhm. Der sagt immer selber, ach, hier ist euer Inselaffe, damit alle sagen, nein, Trevor, du bist klasse, du bist okay, du bist ein super Moderator. Der tut immer so, als ob er nicht Deutsch reden könnte, damit alle sagen, ach, der arme Trevor Wilson, nicht richtig Deutsch reden kann er, aber ein netter Kerl ist er doch. Der beschimpft mich immer, damit alle Leute sagen, recht hat er, Kuttner ist ein Idiot. Der sammelt also immer nur so Bonuspunkte beim Hörer und das, glaube ich, eine besonders clevere Strategie, wenn man sagt, man darf keine Sendung mehr machen. Na, ich dachte, es ist vielleicht ein April-Scherz, weißt du, aber dann hat er irgendwie nichts gesagt, so mit Scherz, und deshalb muss es vielleicht stimmen. Aber ey, wisst ihr, wollen wir beide die Daumen drücken, dass es kein April-Scherz ist? Ganz schön schlecht für einen Sender, weil nämlich hast du schon mal gehört, dass aus nicht erfüllter Liebe Verbrechen entstehen können. Wir wollen jetzt nur mal sortieren. Im Grunde ist es mir egal. Wenn es jetzt aber, sagen wir mal, diese nicht erfüllte Liebe zu Trevor Wilson oder von Trevor Wilson zu dir jetzt in ein Verbrechen gegen mich münden sollte, dann würde es mich doch interessieren. Nee, aber wir würden nicht. Dann interessiert es mich nicht. Kollegen Helmut Heilmann in meinen alten Trainingsanzug drücken und ihn mit einem krustenbildenden Erfrischungsgetränk bespritzen. Ja, warum soll man das nicht durchaus auch als Liebeserklärung interpretieren können? Na eher weniger, oder? Ja, weiß ich nicht. Wenn ihr Helmut Heilmann behalten wollt, dann sollte der Kuttner nicht... Müsste Heilmann fragen. Aber warum müsst ihr denn Heilmann... Warum müsst ihr denn Heilmann fesseln? Das ist auch so ein netter. Hä, der Helmut Heilmann ist ein Hippie, Mann. Und außerdem ist er amerikanisch. Weißt du, wie das, wenn man von Hippie rausgeschmissen wird? Nee, aber passiert jetzt wohl, was? Ungefähr so ist es. So, Tag, wer bist denn du da? Ja, hier ist der Gladys, hallo. Ich wollte mich erstmal bei der Katrin beschweren, weil die hat schon mal eine Liebeserklärung gekriegt. Ich nehme an von dir. Ja, das war schon eine Weile her, Kann es sein, dass es eher so eine kleinere, etwas farblosere Liebeserklärung war? Ja, wahrscheinlich war die, also die kann wahrscheinlich nicht mit diesen wahnsinnig vielen 3 Milliarden, 285 Millionen. Im Jahr genau. Allerdings, ja. Aber mit der Hälfte, würde ich sagen, kann sie schon konkurrieren. Und wie sah die ungefähr aus, deine Liebeserklärung? Ja, das weiß ich nicht mehr. Also wegen der habe ich ja auch... Aber es scheint ja eine besonders einprägsame gewesen zu sein. Pass mal auf, du wirst nicht mehr wie die Liebeserklärung, weil du kannst doch jetzt nicht von der Katrin verlangen, dass... Ja, weil sie so behauptet hat, sie hat überhaupt keine gekriegt und so. Ey, soll ich dir was sagen? Aber deswegen... Lass dich in Liebesdingen lieber von einem Anwalt vertreten. Nö. Doch. Nee, du selber kriegst es nicht auf die Reihe. Die Frau kann sich nicht erinnern, du kannst dich nicht erinnern. Verstehst du, wenn ein Anwalt dabei ist, der kickt nach, holt den Ordner raus und dann weiß er, was war. Ich rufe überhaupt nicht an wegen der Liebeserklärung, wegen der Katrin. Das war jetzt nur ein Zufall, dass die vorhin angerufen hat. Ich rufe an wegen der Liebeserklärung, die ich etwa vor 7 Monaten gemacht habe. Und zwar über Fritz. Zwar nicht in deiner Sendung, aber übers Telefon und gleichzeitig auch noch übers Radio. Also man muss nicht unbedingt jetzt vor der Frau stehen, wie der Hörer vorhin erzählt hat. Ja, der genialste Einfall ist es auch nicht unbedingt, aber hat es denn Wirkung gezeitigt? Hat unheimlich gut funktioniert, ja. In zwei Monaten ist er in Bindung, oder wie? Nee, in 3. In 3? Ja. Ach Mensch, dann hat es ja von der Durchsage dann doch noch einen Monat gedauert. Ja, ja. Hast du aber Zeit gelassen. Wieso? No, weiß nicht. Ich habe jetzt gesagt, ja, wenn es irgendwie eher ungewöhnlicher gewesen würde, ja, dann hättest du, sagen wir mal, mit deiner Ansage gleich einen fruchtbaren Tag getroffen und dann wäre es sofort passiert. Ja, eben, das hätte schon passieren können. Aber den Ehrgeiz hattest du schon gehabt. Den Ehrgeiz hatte ich auf jeden Fall. Ja, klar, Fernheilung, Fernbefruchtung, warum nicht, wa? Ja. Gut. Gut, also es funktioniert. Wie soll es denn heißen, das Kind? Ja, Fritz. Gott, wir hoffen, dass ein Mädchen wird, wa? Tschüss. So, jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik. Machen wir die kurze oder die lange? Gehen wir jetzt mal die lange Musik. Das ist natürlich, das ist auch eine prima, schöne Platte, eine schöne Frau und wunderbare, großartige Musik. I Want You singt sie, ist sicher eher so eine klassische Drei-Wort, nicht ganz die klassische Drei-Wort-Liebeserklärung, aber dann schon, wenn man genauer hindert, natürlich doch auch eine Form von Liebeserklärung. Barbara Goscher, die so wunderbar singen kann und die jetzt ihre neue dritte Platte rausgebracht hat. Ich bin ja großer Fan ihrer zweiten Platte und versuche gerade ein Fan der dritten Platte zu werden. Wobei, ich glaube, passiert schon so ganz von allein, wenn man es hört. I Want You. Wer da wohl mit dir meint sein mag. Body to body. Burschard. Das ist doch Musik, die macht eigentlich Liebeserklärung im Grunde überflüssig. Wenn man so eine CD hat, die knallt man mit dem Angebeteten in die Visage und dann weiß er eigentlich, was los ist. Oder sollte er zumindest. Tach, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Juliane. Juliane. Juliane, mit Uljanov. Juliane, Uljanov, ja. Echt? Ja, erstens bin ich total froh, dass du wieder da bist. Ja, ich auch. Ja, und dann wollte ich sagen, ich wollte eine Liebeserklärung machen, nicht an dich, sondern an einen Menschen, den ich gerade im Spiegelzelt am Sonnabend gesehen habe. An wen? An einen Menschen, den ich im Spiegelzelt am Sonnabend gesehen habe. Ja, sag mal, in den Bereich deiner liebeserklärungswürdigen Kandidaten, auswahlwürdigen Kandidaten, ob da vielleicht auch der halbautomatische Anrufbeantworter fallen könnte? Nee, eigentlich nicht. Ich fand es schon ganz witzig. Ja, ich werfe also, einen Blick rüber, prima. Außerdem bin ich ein älteres Kaliber. Der nimmt doch Erklärungen von älterem Kaliber. Wie? Der nimmt doch Liebeserklärungen von älterem Kaliber. Oh, das ist, bitteschön. Jetzt, die Bandmaschine ist da. Die ist demokratisch. Na, ich sag bloß mal, darf ich schnell nochmal dessen Nummer durchsagen? 0331 für Potsdam, 721 39 47. 721 39 47. Der leidet echt unter Liebeserklärungsentzug. Das ist nicht schön. Er macht jetzt noch bis 0 Uhr und den wunderbaren Zusammenschnitt des halbautomatischen Anrufbeantworters. Das kann man sich dann am Anfang... Damit willst du jetzt mich abschnüren? Nee, ja nicht. Am Anfang der nächsten... Ich wollte nur nett verflechten, so ineinander. Das ist nicht so penetrant rausstrich. Technische Ansagen und Gespräche. Aha. Den Zusammenschnitt dieser eurer Ansagen kann man sich dann am Anfang der nächsten Sendung anhören. Uljane! Ja. Wo kommt denn dein Name her, weil du gleich Uljanov ja, erwähnt hast? Ja, das ist eine längere Geschichte. Kommst du eher aus so einer Terroristenfamilie? Wie? Kommst du eher aus so einer Terroristenfamilie, aus einer lateinamerikanischen? Nee. Nee? Nee. Schade. Meine Eltern kommen aus Riga. Aus Riga? Ja. Ach, und darum haben die dich Uljane genannt? Ja, ich hätte eigentlich Uljana heißen sollen. Ah ja. Ja. Und aber Trotzki kam ja nicht in Betracht bei der Namensgebung. Nee. Das E hat man im Standesamt aus Versehen da reingesetzt. Und deswegen finde ich es viel schöner. Ah ja. Und du bist aber glücklich mit dem Namen. Ja, sehr. Und hättest aber auch nicht die Überlegung, zum noch ein bisschen umzubiegen. Ja, Trotzki ja nicht offensichtlich, aber... Na, Trotzki finde ich schon ganz gut. Ja? Aber, ja, doch. Oder Vissarionna? Wie? Vissarionna wäre das ein Name für dich? Vissarionna. Oder also, Josefa? Gut so, wie ich. Josefa auch nicht? Ich finde auch, das hat was Klassisches. Uljane. Also, ja. Ja. Ich, also historisch klassisch und zu der Zeit auch genau richtig genannt. Ja. Jetzt ist ein bisschen andere Zeit und vielleicht würde ich mich... Müsste es jetzt umbenannt mein werden. Mein Kind nicht in, so taufen. In Helmuter? Aber, wie? In Helmuter? Helmuter. Ja, so, naja, ist eher unklassisch, gebe ich schon zu. Nee, und ein schöner Name ist auch. Jun Tussi vielleicht. In Tussi? Jun Tussi, Jünter. Wer ist ein Jünter? Jünter sieht gut aus. Jünter sieht gut aus? Ja. Hast du ihn im Spiegelzelt gesehen? Nee. Von allen Seiten, ne? Nee, Jünter habe ich so nicht im Spiegelzelt gesehen. Ich weiß ja nicht, wie der heißt, den ich im Spiegelzelt gesehen habe. Ach so, aber den wolltest du eine Liebeserklärung machen? Ja. Ach, und das ist aber verschenkt, wenn ich mal weiß, wie der heißt. Na, das ist doch nicht schlimm. Ach so, jetzt verschenkst du einfach meine Liebeserklärung. Ja, jetzt verschenke ich eine Liebeserklärung. Na Mensch, wollen wir mal hoffen, dass der Unbekannte zuhört. Na, weiß man ja eben nicht. Deswegen hätte ich den automatischen Anrufbeantworter auch bequälen können, aber jetzt habe ich dich an der Strippe. Hast du dir denn auch eine radiowirksame Liebeserklärung ausgedacht? Oder willst du jetzt bloß sagen, hey Sweetheart, du hast zwar schütteres Haar und die Schultern hängen ein bisschen, aber ich liebe dich und hab dich im Spiegelzelt gesehen? Nee, wird schon. Der hat fluchtartig das Spiegelzelt verlassen, weil ihm das Programm nicht gefallen hat. Und das hat mir gefallen. Das Programm? Nee, dass der... du fandst das Programm auch scheiße? Und das Programm verlassen hat, weil es ihm nicht gefallen hat. Das ist eine klassische Projektion jetzt deinerseits. Ja, nicht? Ja, von daher, ihr heimnisst jetzt möglicherweise ganz viel in den Rinn, was er dann doch nicht erwarten kann. Kann durchaus sein. Oh, ja, immer so. Also jedenfalls sind es meine Erfahrungen. Ja. Dass eben immer Projektionen entstehen und weiß ich was alles. Aber da wollte ich gar nicht tiefer mit eintauchen, aber... Ja. Kennt man ja. Mensch, wenn du jetzt mit Uljana gesagt hast, dann hast du möglicherweise den KBW am Hals. Ach, macht ja nichts. Ach so, da sind ja vielleicht auch ein paar nette Typen dabei, wa? Warum nicht? Da sind ja möglicherweise auch ein paar nette Typen dabei. Ja, kann durchaus sein. Kann durchaus passieren, warum nicht? Aus deiner Erfahrung weiß ich nicht. Was heißt nach meiner Erfahrung? Ja, du hast ja auch so ein Jahr Erfahrung mit dem machen müssen, was dir da an den Hals gehängt worden ist. Oder? Ja, das war nichts, wo man hätte Liebeserklärungen loswerden können. Ja, vielleicht auch. Ja. Das meine ich nicht. Also gut, dann kommen wir jetzt mal auf, ach nee, Günther heißt da ja nicht. Nee. Ich finde nur den Namen Günther gut. Günther wie gut. Nicht? Also ja. Das ist der einfach. War? Sieht doch gut aus, Günther. Ist doch gut, oder? Naja, sieht nicht unbedingt gut aus, hört sich erstmal gut an, wa? Wenn man dann Günther im Einzelnen sieht, dann sieht der eine schon scheiße aus und der andere sieht dann gut aus. Na, oh, ja, so generalisieren kann man da nicht. Nee. Na und wo sind wir jetzt? Was soll ich jetzt sagen? Na, deine Liebeserklärung an, ja, Spiegel, also an den Spiegelzelt da. Meine Liebeserklärung, der hat fluchtartig das Haus verlassen und ich heiße Uliane, aber der weiß ja nicht, wie ich heiße. Der hat nur einen tollen Blick zugeworfen und ich ihm auch. Ja? Ja. Meinst du, er hat den auch als tollen Blick wahrgenommen? Ja, also darum geht's jetzt eigentlich. Du hast natürlich für dich das als tollen Blick registriert, aber vielleicht hat er bloß in der Gegend rumgestiert. Also das war nicht zu übersehen. Ah ja. Und das meine ich aber. Jetzt kann ich ja nicht einfach meine Telefonnummer sagen. Das finde ich ja nun auch ein bisschen peinlich. Dann rufen mich hier alle möglichen Leute an. Das habe ich ja auch keine Lust. Ach, ich glaube nicht, dass sie alle möglichen anrufen. Naja, wenn der nicht Günther heißt, dann soll er mich anrufen. Außerdem kannst du den... Wenn er nicht Günther heißt. Na Mensch, vielleicht heißt er doch Günther. Ja, kann ja sein. Ja, aber dann ruft er nicht an. Naja, macht er nichts, aber dann weiß er, dass ich ihn meine. Und du weißt, dass er Günther heißt. Nö, weiß ich nicht. Das kann Na, wenn ja er nicht anruft. Günther. Ah ja. Na gut. Okay, dann sagst du jetzt deine Telefonnummer. Also. Aber vielleicht, warte mal, vielleicht können wir das nochmal eingrenzen. Wann war denn im Spiegelzelt? Ungefähr um 20 Uhr am 1. April. Am 1. April um 20 Uhr. April-Scherz, ja. Ja, ist klar. Glühender Blickwechsel. Glühender Blickwechsel. Ja. Fluchtartig und das Zelt verlassen. Vielleicht hängt das mit dem Blickwechsel zusammen? Hast du dir das mal überlegt? Dass das vielleicht möglich ist? Wiss nicht. Nicht wegen mir, nee. Nee, nicht wegen dir, wegen dem Blickwechsel. Nee. Dass er dachte, wenn ich jetzt da nochmal hinkicke, nee, dann ist überhaupt kein Halt mehr. Dann jäg hier über Tische und Sektfläschchen. Ich habe mich ja hinter der anderen Frau versteckt, weil ich nicht mehr das aushielt. Vielleicht hat er die gemeint. Nee. Na, ich will jetzt bloß mal ausgrenzen von vornherein. Nee, ja, nicht, dass du dich jetzt in eine tiefe Enttäuschung stürzt. Ich schon. Also die saß außerdem mit dem Rücken gegen ihn. Ach so, ja, na, da also kann man ja schlecht. Da haben sich seine Augen in ihren Hinterkopf gebohrt. Ja, so. Ja. Hat sie vorne angefangen zu leuchten? Nee. Na, vielleicht, weiß ich nicht. Also, die hatte zwar blonde Haare, aber ich meine, war ja auch ganz nett. Ja. Ja. Ja, blonde Haare haben wir erobert. Also soll ich dir die Telefonnummer sagen? Günther. Naja, nicht mir, sondern ihm. Ja, der aber, soll mich mal anrufen. Aber nicht mal. Jetzt hier 100.000 Leute, sondern nur der Günther. Ja, passt mal auf, warte mal, ich will erstmal nochmal mahnende Worte hier an irgendwelche Telefonscherzvögel richten. Ja, genau. Zack, zack, da gibt's aber Ärger mit dem Onkel hier vom Radio. Ja, jetzt genau. Soll, mit dem, mit Kuttner. Ja, genau. Der jetzt soll nur anrufen, wer glühende Blicke in der Lage ist zu wechseln am 1. April im Spiegelzelt gegen 20 Uhr und wegen des Scheißprogramms. Wer hat denn da gespielt? Da hat gespielt die Nichte. Diese Merit Becker hat ja, rumgesungen. Genau. Ja, genau. Du, danke. Für ach, siehst du, da habe ich ja drüber gelesen. Das reicht mir oft. Es war ganz gut, aber auch klischeeartig. Ja. Mir hat's schon gefallen. Ach, das ist ja aber, prima. Ich habe ja ein Faible für Kitsch. Ja. Ja. Ja, gut. Also Kitsch, Kitsch kann man nicht so sagen. Es war von allem etwas. Ja. Aha. Und dadurch bin ich dann eben, dass ich... Aber es war nicht so, dass man nach vorne auf die Bühne kickt, sondern man sucht irgendwie nette Gesicht im Saal. Ja, eher. Ja, gut. Naja, nein, das war ist ja okay. Dann im Programm selbst hat man dann gemerkt, ach, das Programm ist nicht so gut. Aber nicht, weil man den Blick, sondern der Blick war ja vorher. Ja, ach so, der war noch bevor das Licht ausging und so. Ja, ja, genau. Ah, ja. Nicht ja. Nee, dann sag mal jetzt die Telefonnummer langsam. Also, jetzt müsste der auch geschnallt haben, dass er sich einen Stift und ein Papier, dann brauche ich das jetzt nicht mal extra ansagen. Na, vor weiß mir, jetzt haben wir so lange telefoniert, jetzt kommt er auch. Ja. 78, 22, 764. Komisch sage ich das, aber so ist es. 78, 22, 764. Ja. Ich hab's auch komisch gesagt, aber so ist es, wa? Ja, gut. Tschüss, Juliane. Tschüss, war gut. Tschüss. Ja, prima. Tschüss. So, wie bist denn du da? Kinder. Ihr müsstet schon ein bisschen lauter sein. Oder ein bisschen leiser. Also Hintergrundgeräusch ist blöd. Die 16-jährigen Sag mal, kriegt ihr da Fernsehen? Hey! Ja, du! Der da am Telefon rumruckelt. Mach den Fernseher aus. Oh Mann, mit was für Volk hat man es hier zu tun? Ey, ich wünsche mir wieder jemanden, der aus Versehen hier reinkommt in die Sendung. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Nikolai. Tag, Nikolai. Pass auf, ich wähle schon seit 2,5 Stunden hier. Das ja, ist doch nicht mein Problem. Na, pass auf, aber ich bin dabei auf einen geilen Gedanken gekommen. Und zwar, hast du schon mal eine Sendung gemacht über die wunderbare Welt der Telekom, rund um Telekom? Nee. Und zwar... Ich versuche mich ja mal den schönen Themen zu widmen. Ja, das ist voll prima. Nämlich bei manchen Telefonen ist man auf einmal in anderen Leitungen drin. Da kann man sich mit netten Menschen unterhalten. Hast du dich schön unterhalten jetzt? Ja. Ja. Nee, das war nicht heute, aber das letzte Mal, als ich bei meiner Freundin war. Da kannst du dich mit netten Frauen unterhalten. Die sind zwar am Anfang etwas verwundert, aber dann finden sie sich mit der... Können wir nicht irgendwie mal versuchen, alle, wir fassen uns jetzt mal alle bei den Händen und versuchen zu begreifen, dass diese Sendung immer ein Thema hat. Und dass ich durchaus, weil ich ja auch präpariert bin und vorbereitet und mental hingetönt, daran interessiert bin, dass über dieses Thema geredet wird und nicht über andere Themen. Gut, gut. Alles klar. Ich wollte dir nur behilflich sein. Na, danke. War nicht nötig, wa? Nee. Gut. Ja. Pass auf. Jetzt Story. Da war ich in der Grundschule, also ich bin noch nicht so alt und deswegen habe ich noch nicht so die großartige Liebeserklärungskarriere hinter mir. Gleich mal eine Fußnote, vielleicht könnt man Ältere anrufen, die schon Liebeskarrieren hinter sich haben und mal ab und an eine Liebeserklärung gemacht oder bekommen haben. Mensch, na, du redest doch die ganze Zeit von Junghörern. War jetzt so was die... willst du denn nun? Ah, das ist eine Höflichkeitsformel. Wenn vor dir so eine Oma im Kaufhaus da ihr Portemonnaie liegen lässt, du würdest es einstecken, ich würde aber sagen, junge Frau, sie haben ihr Portemonnaie liegen lassen, verstehst du? Genau so rede ich hier von jungen Menschen. Alles klar, okay. Also, und das war so, die hieß wie meine Mutter, das Mädchen. Das ist eine super Voraussetzung, ja. Eine Liebeserklärung zu fangen. Aber die war nicht so prima eigentlich, also eigentlich wie deine Mutter. Keiner die so richtig. Die hat immer, und dann hast du dich entschieden, doch lieber deiner Mutter eine Liebeserklärung zu machen. Die hat merkwürdig gerochen. Deine Mutter? Nee. Die andere, ja. Die in meiner Klasse damals war. Ey, wollen wir jetzt irgendwie mal auf die Liebeserklärung kommen oder wollen wir jetzt, sagen wir mal, eher doch kosmetische Details abhandeln oder sagen wir mal die freien Fragen der Körperpflege? So ganz genau im Detail so ganz weiß bist ich gar nicht, worin sie jetzt eigentlich bestand. Sie überreichte mir so einen Briefumschlag. Und ich meine, ich würde mal darauf tippen, dass da so ein üblicher Zettel drauf stand, also drin war, mit so ein paar Aufklebern. Ja. Und dann, du hast ihn jetzt aber nicht gelesen. Insofern war ja keine richtige Liebeserklärung und wenn es eine war, dann war es nicht mal eine besonders aufregende, sondern du wolltest einfach nur mal anrufen. Doch, sie war. Sag mal, hast du nicht so ein Notizbuch? Hast du nicht vielleicht ein Notizbuch zur Hand? Sie war aufregend in dem Sinne. Hast du ein Notizbuch zur Hand? Nee, halt nicht. Kannst du es mal holen? Muss es sein? Ja, das muss sein. Wieso denn? Naja, werde ich dir gleich erklären. Okay, also. Erzeug einen Stift. Du sollst keinen Stift holen, du sollst ein Notizbuch holen, wo deine Telefonnummern drin stehen. Ja, okay, habe ich, ja. Und? Jetzt schlag mal auf A. Wie viele Namen stehen da? Lies mal die Vornamen vor. Oh, das muss ja nicht sein. Das finde ich ein bisschen zu indiskret. Dann lies die Nachnamen vor, das ist diskreter. Die stehen wiederum nicht drin. Dann lies die jeweils ersten drei Nummern vor. 852, 791, 851, 404, 851, 396, 241 und so könnte ich ewig fortfahren. Das heißt, du hast massenhaft Telefonnummern zur Verfügung. Ja, ja. Ja? Hm? Wieso um aller Welt musst du jetzt die 0331 721 74 81 110 anrufen? 74 81 110. Kannst du mir das erklären? Du kannst es mir nicht erklären. Ich habe jetzt Fall in dem 5-minütigen Gespräch gemerkt, dass du es mir nicht erklären kannst. Von daher bin ich jetzt bereit, sagen wir mal, deinen tragischen Telekom-Erlebnissen ein weiteres hinzuzufügen, indem ich nämlich einfach dieses Gespräch beende und vielleicht sage, ich habe es ja nicht beendet, sondern irgendwas ist da in der Leitung gewesen. Und jetzt, wo ist er denn? Weg ist er, der arme Nikolai. Das tut mir leid. Spielen wir gleich noch ein bisschen Musik. Das ist Hugo Wolf. Das war der übrigens Lieblingskomponist von Rosa Luxemburg. Und gesungen wird das von Dietrich Fischer-Dieskau, der, weiß ich von wem, der Lieblingssänger ist. Tief aus der Erde. So, auf diese Hugo Wolfsche Frage nach, was für ein Lied soll dir gesungen werden, das deiner würdig sei, denke ich, habe ich eine Antwort parat und will euch damit gleichzeitig noch die Möglichkeit zu überlegen, vielleicht auch zu verzweifeln und zu sagen, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein Idiot, ich habe keine Ahnung und ich habe keine Liebeserklärung, die würdig wäre, hier übers Radio zu gehen und den Telefonhörer wieder aufs Gerät zu legen, um damit jungen Menschen Platz zu machen, die in der Lage sind, bündige, skurrile, interessante, witzige, lehrreiche, des Merkens würdige Liebeserklärungen zu geben. Wie gesagt, für die Übergangszeit biete ich eine Antwort auf die Hugo Wolfsche Frage, was für ein Lied soll dir gesungen werden, das deiner würdig sei? Es sollte ein Lied dieser Art sein. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Na, alles klar? Jetzt sage ich noch ein Thema. Es geht um Liebeserklärungen, die man entweder bekommen hat, die man gemacht hat. Einer Frau, einem Mann, den Eltern, dem Staat, der Welt, weiß ich, irgendwem, irgendwas. Die Voraussetzung hier anzurufen, eben ist die Telefonnummer rühren, ist schon die, dass man überhaupt über einschlägige Liebeserfahrungen zu Mann, Frau, Kindern, Staat, weiß ich was, verfügt. Nicht nur über Liebeserfahrungen verfügt, sondern sich auch irgendwann mal in der Situation gesehen hat, diese Liebe zu erklären, beziehungsweise erklärt bekommen zu haben. Und diese Erklärungen der Liebe Bestand haben könnten gegen von mir jetzt grob hochgerechnet 3.285.000.000 Liebeserklärungen, die pro Jahr im Raum Berlin-Brandenburg getätigt werden. Ich hoffe, jetzt ist alles klar. Ich hoffe, jetzt sind auch nur noch Menschen in der Leitung, die all die von mir genannten Voraussetzungen erfüllen. Ich bin selber erfüllt von größter Neugier. Guten Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Sandra. Tag, Sandra. Tag. Du hast jetzt hoffentlich meine kummervolle Ansage gehört. Nee, ich höre nämlich nicht Radio. Ich telefoniere zwar für mein Leben gern, aber ich höre nicht Radio. Ja, ich kann dir aber erzählen, dass ich eine Liebeserklärung bekommen habe. War das denn eine besonders schöne, Sandra? Naja, das war irgendwie ein bisschen kompliziert, weil... Also ich habe eine Kassette bekommen von einem Jungen, den ich eigentlich nur einmal gesehen habe. Mhm. Und zwar auf einer Fritz-Party. Auf einer Fritz-Party? Ja, also bei der 100. Roadshow. Und, das war so ein Moderator oder was? Nee, war ist der Chef. Würde mich ja mal interessieren, wer hier Kassetten von sich verschickt. Naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ich weiß sag. Der Chefredakteur von dem Fritz-Fanzeitung. Der Chefredakteur von der Fritz-Fanzeitung. Ja, genau. Fanzeitung ist ja schon gut. Chefredakteur ist noch viel, viel besser. Klingt schon ziemlich gut. Und du hast ihn gesehen. Naja, wir haben uns ein bisschen unterhalten, ja. Ja, und was war denn dann auf der Kassette drauf? Darf man das fragen? Naja, das reicht ja jetzt aber nicht. Sagen wir mal, eine Kassette ist ja noch nicht, als erklärt er eine Liebeserklärung noch nicht. Naja, er hat mir da eben ein paar Gedichte drauf gesprochen. Ach, das ist doch aber schön. Ja, ich habe mich auch schon drüber gefreut. Das war irgendwie... Aber das hat jetzt nicht den Keim der Liebe in dir gepflanzt. Nee, also... Das sondern du denkst, du hast immer den Chefredakteur gesehen und hast jetzt eine Kassette mehr. Sag's ruhig, wenn es so ist. Nee, so ist es eigentlich auch nicht. Also auch nicht. Wie ist es denn dann ungefähr? Na, ist irgendwie für mich komisch, weil er kennt mich doch gar nicht. Und irgendwie, naja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ja, naja, soll er jetzt ein polizeiliches Führungszeugnis vorher einholen? Das muss schon gestattet sein. Liebe auf den ersten Blick. Und Liebeserklärungen auf den ersten Blick. Er hat ja auch nette Sachen gesagt. Also, ja? Ja. Ja, Mensch, vielleicht spielst du ihm die B-Seite voll und schickst sie ihm zurück. Naja, ich wollte ihn ja eigentlich mal anrufen. Ja, oder macht das? Ja, und dann wollten wir uns mal treffen oder so. Bloß er wohnt in Spreenhagen oder so. Kennst du das? Ich kenne Spreenhagen persönlich nicht. Naja, wo das ist so ungefähr? Irgendwo in Brandenburg, weiter draußen, würde ich mal sagen. Mhm. Und von wo aus rufst du an? Aus Berlin-Marzahn. Ah, das ist ja unpraktisch. Naja. Andererseits könnte man schon gleich, sagen wir mal, mit so erzieherischen Maßnahmen anfangen und ihn anreisen lassen, oder? Ja, ja. Ja, dann hat er die Kosten und die Mühen. Ja, klar. Ja, ist doch nicht unpraktisch. Und dann einen neutralen Ort suchen und zusehen, dass er noch einen letzten Zug kriegt. Ansonsten ist es ja auch eine beliebte Ausrede. Ach, jetzt komme ich gar nicht mehr nach Hause. Was machen wir denn jetzt? Irgendwo muss ich ja schlafen. Und zack, hast du so einen Bengel im Zimmer. Tja, ja? Kann auch sein. Gut, darum pass auf, nimm den Fahrplan mit. Ja, mach ich. Okay. Ja, anrufen werde ich ihn garantiert mal. Ruf ihn an, lad ihn ein, aber mit Fahrplan. Mit Fahrplan. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Das freut mich ja dann doch, dass meine Einschüchterungstaktik offensichtlich funktioniert. Bist du eingeschüchtert? Bleib eingeschüchtert. Hallo, wer bist denn du? Ja, grüß dich. Du klingst ja leider, weiß Gott, überhaupt nicht eingeschüchtert. Oh, ist ja irgendwer eingeschüchtert bei dir? Nee, ich würde es mir manchmal wünschen. Echt? Ja, wenn man die Leute schon nicht zum Überlegen bringen kann, dann dass sie vielleicht wenigstens eingeschüchtert sind. Ach so. Naja, das tut mir leid, wa? Ja, und du bist jetzt betet nicht? Nee, eigentlich nicht so richtig, wa? Nicht überlegt und nicht eingeschüchtert? Nee, weder noch. Und über Liebeserklärungen kennt sich eigentlich auch nicht so aus, wa? Doch, also mit... Da sagen wir, wenn jetzt ein Problem mit dem Verjaser hätte, da könnten wir drüber reden. Meinst du? Ja. Ja, also meine Liebeserklärung, die ich eigentlich so übersenden will, ist die... Du sollst ja keine rübersenden, du sollst erzählen, ob du schon mal eine ordentliche Liebeserklärung gekriegt hast oder gemacht hast. Ja, ich habe also meine erste Liebeserklärung... Die du gemacht hast oder gekriegt hast? Ja, die ich bekommen habe, das war eigentlich meine allerschönste. Eine weitaus schönere kam nicht mehr. Ne? Ach, schönste ist ja schon schön. Ja, nun, wisst ihr, also die ganzen Liebeserklärungen, die man so danach, nach der ersten hatte, die kam an die erste nicht mehr ran. Ja, kannst du mal erzählen, wie die so aussah, die Liebeserklärung, oder wie die sich anhörte, oder? Ja, die erste kann ich dir noch sagen, ich hab sie im Kopf. Da war ich war 7 Jahre alt, ja. Du hast aber früh angefangen, mein Lieber. du 7 Jahre alt und da kam so ein Wahnsinnsbrief auch von so einem Mädel, die war 6, wisst ihr? Und sie schrieb mir, rote Augen, nee Quatsch, blaue Augen, roter Mund, lieber Nico, bleib gesund. Und ich sagte dir, du, also sowas Schönes, ja. Und du bist ja ganz sicher, dass das nicht, dass das eine Liebeserklärung war, ja? Jetzt war nicht eine Vordruckkarte, weil ihre Mutter in der Apotheke gearbeitet hat, oder? Nee, das war eine Liebeserklärung. Bist, ja? Meine allererste in meinem Leben, und die werde ich nie vergessen, du. Woher wissen, dass das eine Liebeserklärung war? Naja, du kannst dich erinnern, wie du das erste Mal verliebt warst und umgekehrt vielleicht ein bisschen mal drüber schwappte, und dann hat man sich so die ersten Briefchen geschrieben. Und ich meine, das fällt mir jetzt zu dieser Zeit... Ey, jetzt mach mich nicht zu deiner 6-jährigen Freundin hier auf dem Sender. Das habe ich mir gedacht, da hast du keinen Bock drauf, ne? Naja, nun... Ja, kennst du irgendjemanden, der Lust hätte, deine 6-jährige Freundin zu sein? Also dann sag's. Meinst du? Ja. Nee, aber ich keine Lust drauf. Siehst du, warum sollte ich das sein? Ja, wieso? Wie kommst du denn darauf, dass du das bist? Ja, weil du versuchst, mich in die Rolle zu drängen. Nee, du, also ich bin ja weder andersrum noch fahre ich jetzt unbedingt auf Kinder ab. Du musst ja nicht andersrum sein. Ich bin, du weißt Gott, keine 6-jährige Freundin. Mhm. Insofern hast du von vornherein alles erledigt. Hat sich alles erledigt. Das war aber deine entscheidende Liebeserklärung, die du bekommen hast. Das war so die schönste Liebeserklärung, finde ich, die man so, weißt du, die man so aus sich rausholt, wenn man nachdenkt, jetzt zu dieser Jahreszeit, Frühling, oh, wie hat das alles angefangen? Weißt du, das hat doch was mit Frühling zu fühlen. Ja. Ach, und wenn das jetzt nochmal so eine 25-jährige, knackige, nette junge Freundin machen würde, wa? So sieht das aus, dann ist... Blaue Augen, roter Mund, lieber Jochen, bleib gesund. Ja, so ungefähr, wisst ihr, da kommt wahrscheinlich heutzutage keiner mehr groß ran. Passiert nie wieder. Das hat keiner mehr drauf heute. Das ist vorbei, der Zug ist abgefahren, mein Lieber, der Lack ist ab. Ja, obwohl natürlich, wenn man jetzt so durch die Straßen geht, wenn ich hier so durch die Straßen gehe... Lass sein, du kannst den Draht der Geschichte nicht zurückdrehen. Nee, sie sehen alle anders aus, ja, sie sehen aus wie... Mann, Junge, die Sonne scheint, es wird wärmer. Am liebsten würde ich dir eine Liebeserklärung machen. Ne? So sehen die aus? Ja, so sehen die aus. Und du bist sicher, dass sie dich ankicken? Naja. Naja. Ja, naja, bei dir nicht so, oder was? Nee, ich hab auch mal das Gefühl, dass sie dich ankicken. Na, wie empfindest du denn das so mit diesem Frühlingsgefühl und dieses, jetzt kommt's aus mir raus, jetzt, ich weiß nicht, irgendwie, ich spüre da Komfort, ne? Ja, ich weiß nicht, ich war in der letzten Woche auf der Suche nach einem Schneeschieber, da stellen sich Frühlingsgefühle schlecht ein. War so extrem bei euch in Berlin? Ja, wo bist denn du? Ich bin in Göttingen. Ach, du bist der aus Göttingen. Ja, du bist doch angekündigt. Was, ich bin angekündigt? Ja, du wurdest von deinem Freund angekündigt. Der wollte dich doch vorher instruieren, um was für eine Sendung sich das hier handelt oder ja, was für ein ich Thema. Ja, hat er auch gemacht, vor 3 Stunden hat er mir Bescheid gesagt hier. Prima. Verzwischt und wir sind nicht so genau. Ich bin am Streichen gerade hier in meinem Wohnzimmer. Ach, ja. Na Göttinger, na da gibt's doch gleich Bonuspunkte. Ach ja. Für die Entfernung, natürlich. Naja, nun, ich meine... Und in Göttingen ist schon echt Frühling angesagt? Was sagst du? In Göttingen ist schon echt Frühling angesagt? Ja, wir haben ja so Zucker, also jetzt inzwischen ist ja nicht mehr so doll, aber wir hatten tagsüber 20 Grad und blauen Himmel, ja. Mein Lieber. Das war absolut... Da kann man aber schon mit engen T-Shirts über die Straßen flanieren, wa? Ja, na die... Ja? Und die Blicke junger Frauen auf den Bizeps spüren. Du, kannst dir Göttinger vorstellen, die haben immer noch so ein bisschen ihre Winterklamotten, wisst du, haben noch nicht so umgedacht. Und du aber schon in kurzen Hosen, da lasst du über den Markt. Ja, wirklich, Badehose, ja. Aber nicht schlecht, mein Lieber. Über den Asphalt, nee, aber wirklich, also ist unheimlich angenehm, ja. Also, ja. Ich nehme mal an, ganz so doll ist bei euch war in Berlin noch nicht so. Also, nee, ganz so doll ist nicht. Ja, ist natürlich schade. Ja, vielleicht sollte ich doch nach Göttingen ziehen. Schneller, okay, Mensch, dann danke ich dir erstmal für deinen Göttinger Anruf. Ja. Ja? Habe ich das Thema hoffentlich nicht allzu, ich kann das ja nur schlecht verfolgen, wir kriegen den Sender ja, hier. Ja, nee, das gibt doch Entschuldigungspunkte. Außerdem Bonuspunkte für die Entfernung und nochmal Entschuldigungspunkte für die Entfernung. Na, das finde ich, also ich hab's nicht verfehlt, ne? Nee, hast du nicht verfehlt. Hut ich ab. Ich nur darauf hinweisen, es ist Frühling. Du hast die Ehre Göttingens hochgeschlagen, hocherhalten. Ja, ja nun. Es ist Frühling und ihr solltet ordentliche Liebeserklärungen üben. Na, ordentlich. Ordentlich. Ja, ich hab's ja nicht, ich konnte nicht so verfolgen, was die anderen so gebracht haben bei dir bis jetzt, ne? Na, nischt. Echt nicht? Nein, ja, das war die erste Liebeserklärung. Du bist der Schlechteste, wa? Bist, weiß Gott, nicht der Schlechteste. Ja, dann ich meine, absolut gemessen und ich hab ein absolutes Gehör. Bist du so prima auch noch nicht, aber relativ liegst du ganz weit vorne. Relativ. Ich muss noch weiter auf den Kleinen, will ich noch andeuten. Ich bin gerade am Streichen. Eine Liebeserklärung an mich selbst ist, ich bin fertig geworden. Jetzt darum habe ich auch angebimmelt. Habe nicht gewusst, dass ich durchkomme. Ich habe mein Zimmer rosa gestrichen, ja. Schön in Schweinchenrosa. Ei, in der Hoffnung, dass ihr das scharenweise Frauen in die Wohnung treibt. Ja, aber du, also Scharen. Ja, super, aber Hut ab, das ist eine ganz sichere Variante, die du da gewählt hast. Du, wisst ihr, aber nun, man muss ja was tun, wisst ihr, wenn man sich vornimmt, man merkt, es geht wieder aufwärts und die frische Luft Und vor allen Dingen die Liebeserklärung an einen selbst auch, wenn man was tut. Ne? Und du übst du denn auch schon schön Liebeserklärungen? Wie bitte? Ob du schon schön Liebeserklärungen übst, dass du dann nachher nicht so überrascht bist. Ja, naja, ich weiß nicht, ob ich da, was ich da noch üben soll. Ich hab das Gefühl, ein bisschen habe ich so verlernt, wisst ihr? Oh, na dann hier mal schön rausüben. Hat noch was auf jetzt in Göttingen? Hat in Göttingen noch was auf? Nee, ist ja eher ein Kaff, da ist Polizeistunde, wa? Ja, wir haben Polizeistunde, aber heute ist ein bisschen besser. Ich werde noch ein bisschen streichen, wisst ihr? Also das Wetter ist besser, aber die Kneipenlage ist beschissen. Göttingen eben, wa? Ja, vor allen Dingen, es gibt ja nur Studenten, ne? Okay, ja, ach, gruselig. Streich schön weiter. Bleib in der Wohnung, schließ ab, lass keine Studenten rennen. Ja, ist mir zu intellektuell. Ja. Naja, nun okay, ich hab ja nicht die Studenten. Okay, oder Nickelbrille kaufen und mitspielen, wa? Buch unterm Arm. Meinst du? Na Logo, das geht doch. Das ist ja kein Problem, das kriegen wir alle mal hin. Du bist, was? Die sind so hochintellektuell, du merkst jetzt gar nicht, ist es nur eine Liebeserklärung oder will man dich irgendwie von der Seite her schlecht anmachen, ne? Ach so, und die Frauen auch, ja, die Frauen auch. Die Frauen auch, ja? Ja, naja, die Männer meistens extremer, die Frauen. Ah ja, von denen erwartet man ja nicht unbedingt Liebeserklärungen, wa? Nee, die Frauen sind sehr kalt, ja. Oh. Ja, ich nehme an, das macht doch das westdeutsche Flair als solches, ne? Ja, das kann ich noch nie so einschätzen. Nee. Naja, in Berlin ist man direkter, Berlin ist schöner. Ich denke mir, da müssten eigentlich eine Menge gute Liebeserklärungen so auf die Nette und trotzdem direkt ins Gesicht eigentlich vorkommen. Weil hier in Göttingen habe ich das, denke ich mir, nicht vor mir. Na, wollen wir mal hoffen. Okay. Ja, man schaut demnächst mal wieder rein. Ja, prima. Ja, ich wünsche dir auch was. Na, ich dir auch. Vor allen Dingen, dass du mit dem Streichen fertig wirst, wa? Ja, naja, ein bisschen Zeit habe ich ja. Gut. Gut, dann wünsche ich dir was und auch mein Kumpel, wenn er noch zuhört, dann wisst ihr, liebe Grüße über den Äther an Doppelmax. Gut, ja, genau, der wartet. Ja, letzte Woche sind wir ein bisschen schiefgelaufen bei dir, glaube ich, ne? Ja, schön. Wir hatten letzte Woche bei dir angebimmelt und da war ein bisschen komisch. Da wussten wir nicht so, was das geht und nun komme ich mir eigentlich gerade in der Situation jetzt fast genauso vor. Nee, so musst du ja nicht vor. Also musst du jetzt nicht eingebildet sein, du hast schon ganz okay gemacht. Haben wir ein bisschen hingebildet. Na, ist schwierig, wenn man das selbst so verfolgen kann am Radio. Richtig. Okay. Na, gut, ich wünsche euch was dann. Tschüss, grüße in meinen Göttinger, wa? Ja. Und ich werde jetzt hier erstmal wieder eine Musik spielen, die sich der Liebe zu einem, ja, zwar ganz anderen widmet, nämlich der Liebe zu den moldawischen Steppen von Alexander Wertinsky. Чануться сони дроги, і вдихає ползуть под откос, і печально глядить на дороги, у колодці распятий Христос. Что за ветер свети молдаванки, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать никого не любя. Как все эти картины мне близки, сколько вижу знакомых я черт, и две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт. Что за ветер степи молдаванки, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать никого не любя. Вон у дальнего тихо я внемлю, у Днестра на зеленом лугу, и российскую горькую землю узнаю я на том берегу. А когда засыпают звезды и поля затихают ко сну, Oh, как сладко, как больно твой слезы, хоть взглянуть на родную страну. Na, wer da genau zugehört hat, der hat aber zumindest das Grammophonlaufwerk mithören können. Das passiert aber heute nicht mehr. Kinder, ich bin echt jetzt hier irgendwie ein bisschen total deprimiert. Keiner äußert sich zum Thema, jeder will irgendwas erzählen. Dann werden wir jetzt die nächsten fünf Minuten damit zubringen, dass wir erstmal Platz schaffen für Leute, die vielleicht doch noch was sagen wollen, nämlich dann irgendwann nach den Nachrichten. Und der Rest kann jetzt meinetwegen irgendwas erzählen. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Fängt gut an, super. Hallo? Hallo? Tag, wer bist denn du? Juliane. Ja, genau. Kutner, ich glaube, du hast ein bisschen Pech, weil ich wollte was zum Thema sagen. Echt? Hm? Oh, du passt jetzt überhaupt ja nicht in die Sendung. Ja, wirst du mich wohl rausschmeißen müssen. Ja, wirklich wohl rausschmeißen müssen. Bin ich jetzt draußen? Ja. Gut, dann können wir ja nochmal von vorne anfangen. Ja. Gut. Also, hast du echt eine prima Liebeserklärung bekommen oder gemacht schon? Naja, also ich wollte erstmal also einführend bemerken, dass ja also Liebeserklärung sowieso ein problematisches Wort ist, finde ich. Wieso? Na, weil Liebe und Erklärung, also ich meine Erklärung, also wie will man Liebe erklären? Also das hat ja immer so was Rationales, also eine Erklärung. Ja, vielleicht ist es nicht möglich, aber trotzdem wird es ja gemacht. Ja, und deswegen, ich finde, Liebeserklärungen sollten also eigentlich immer nicht irgendwie ausgesprochen werden, sondern irgendwie gezeigt werden. Ja, meinetwegen zeigen, trotzdem kann man ja auch über Zeigen reden. Ja, klar. Man kann Bilder nicht mit Worten malen, aber man kann Bilder malen mit der Hand und dann kann man trotzdem drüber reden oder sie beschreiben. Ja. Ja, jetzt nehmen wir an, die Liebeserklärung war ein Bild, jetzt würde mir so eine Bildbeschreibung reichen. War also mehr eine Karte irgendwie. Eine Karte? Hm? Ein Stadtplan? Ja, haha. Nicht? Nee. Na, kann doch auch sein. Ja, doch. Sagen wir mal Venedig und die Stelle, wo man mit der Liebten ins Wasser gehen will. Ach, das ist ja eine tolle Idee. Das wäre eine prima Liebeserklärung. Ja. Weil man muss ja dann ja nicht unbedingt ins Wasser gehen oder sagen wir erstmal kicken, ob es noch, sagen wir mal, 20, 22 Grad hat. Ja, aber das aber ist eine Liebeserklärung könnte es schon sein. Ja, na, hab ich ja auch nicht gedacht. Mhm. Gut, werde ich mir merken. Nee, ich meine, ja, so Karten mit so, also ich meine, die kann man kaufen. Ich meine, es ist nicht ganz so. Oh Gott, wo dann vorne drauf steht, herzlichen Glückwunsch oder alles Liebe, meine Liebe, oder wie? Ja, genau. Ey, so eine Karte hast du gekriegt? Und als Liebeserklärung empfunden? Hei, ja, den Kerl hättest du gleich streichen sollen aus dem Notizbuch. Nee. Also es gibt schon irgendwie also ganz witzige Sachen, die man, also gibt ja zum Beispiel auch Kuscheltiere, die man verschenken kann. Also ich meine jetzt nicht die mit den Herzen in der Hand. Liebe Juliane, ist nicht gerade das, was mich umreißen würde. Nee? Nee. Auch nicht. Aber nicht Kuscheltiere. Sagen wir mal, Flaschen hochprozentiger Getränke, das wäre schon. Das, denke ich, ist eine anständige Liebeserklärung. Da wäre so eine Frau zum Beispiel auch in der Lage, von sich selbst zu abstrahieren. Und zu sagen, gut, der Kerl ist besoffen, da kann man nichts mehr mit ihm anfangen, aber ich hab ihn so lieb, soll er sich besaufen. Zum Beispiel. Ja, das wäre doch eine wirkliche Liebeserklärung. Aber ein Kuscheltier oder sagen wir mal. Nee, würde nicht. Nee, wie denn dann? Bei dir jetzt nur so mit Kuscheltieren? Nee, na, man kann ja Fantasie entwickeln. Man kann zum Beispiel Gedichte schreiben oder Musik, Lieder singen oder. Oh. Ja, das, man kann das also romantisch machen. Man kann auch irgendwas, man kann auch irgendwie zu was einladen oder. Einladen ist schon eher was. Ja? Ja. Ja, finde ich gut. Ja, zum Beispiel zu einer schönen Runde Hochprozent der Getränke. Man kann ja zum Beispiel auch für jemanden kochen. Ja, aber satt macht doch faul und doof. Aber insofern, gut, das wäre dann auch schon wieder die Frau abstrahiert von ihren unmittelbaren Interessen und erklärt so ihre Liebe. Hochprozentchen, weil ich meine, wenn er schon besoffen ist und ich habe ihn trotzdem, dann soll er auch satt sein, ne? Genau. Ja, das ist schön, das ist eine schöne Liebeserklärung. Ja? Ja. Gut. Hast du das so schon mal versucht? Nee. Mit dem Hochprozentchen noch nicht, nee. Ach so. Was soll ich mit einer Liebeserklärung, die dann irgendwie im Sande verläuft, weil er zu nichts mehr fähig ist? Ja, und so habt ihr dann abends ums Kuscheltier rumgesessen. Nee. Oh, nicht? Nee. Ja, was ist denn dann überhaupt passiert? Na, also, das ist, glaube ich, nicht für Telefon. Oder? Warum? Naja, es wird doch dann, intim. Ey, das ist halb eins. Naja, pass auf, man kann Folgendes machen. Man kann jemanden zum Essen einladen. Mhm. Dann kann man toll kochen. Und nicht so viel, damit es also nicht ganz so satt macht. Mhm. Und dann, damit so ein leichtes Hungergefühl bleibt. Mhm. Und dann so ein seelisches gewissermaßen. Was? So ein seelisch-emotionelles Hungergefühl. Genau. Ja. Genau. Und dann kann man so die Wohnung irgendwie dass es, einen Dimmer einbauen zum Beispiel. Ein was? Ein Dimmer. Was ist denn ein Dimmer? Damit kriegt man, glaube ich, die Lampe auf halbe Kraft. Aha. Na gut, nee, muss nicht sein. Nee, man kann... Nee, man kann auch mit Fernseher schön und indirektes Licht erzeugen. Ja, nee, man kann... die altmodischen Kerzen findest du jetzt bestimmt nicht so toll, wa? Man kann nämlich das Licht ausmachen. Elektrische? Nee, Kerzen. Ach. Duftkerzen. Ja? Ach, Duftkerzen, hör auf mit Duftkerzen. Wieso? Da kriegt man Kopfschmerzen davon. Da wird man noch völlig kirre. Nee. Ach, überall stinkt's nach Sandelholz. Oder? Nee, man kann auch schöne Düfte nehmen. Ja? Also man kann es zum Beispiel so machen, dass man also sich Duftkugeln in Himbeergeruch oder sowas kauft. Oder auch von mir aus Kokos oder Vanille. Und dann kann man ganz schlau sein und dann noch in Badewasser mit Vanille, die mit Vanillekugeln gespickt sind, baden. Und dann riecht man genauso wie die Kerzen. Und kann sich ganz sicher sein, dass man irgendwann ein Kompliment kriegt. Meine Liebe, du riechst wie Mottenkugel. Super, super. Mensch, jetzt sind wir aber ja nicht bei Liebeserklärungen, sondern bei Verführungsstrategien. Das stimmt. Das aber Juliane... Eine Liebeserklärung sein. Was? Das kann ja auch eine Liebeserklärung sein. Das stimmt, Verführung kann auch eine Liebeserklärung sein. Hast du jemanden schon mal als Liebeserklärung verführt, wo er das vorher noch nicht wusste, dass das eine Liebeserklärung ist und was er auch nicht bloß als Verführung, sondern tatsächlich als Liebeserklärung erkennen konnte dann hinterher? Eigentlich auch noch nicht. Aber ich bin also verführt worden sozusagen als Liebeserklärung. Ja? So ein Typ mit Vanillezucker immer? nee, das war ohne Gerüche. Ja? Ja, ja. Und wie? Naja, also im Prinzip klassisch und einfallslos. Also, war schon einfach so Licht aus und er hat dich aufs Bett geschmissen. Nee, er kam also an mit einer Flasche Wein und einer Rose. Und ich sag ja, es war klassisch. Und, ja, klassisch ist gut, einfallslos, wa? Ja. Wobei einfallslos ist auch okay. War ein bisschen schön? Ja. War ein netter Typ? Hm? War ein schöner Abend? Hm? Was will man mehr, wa? Eben. Also ich weiß, so was im Kopf. Klar, okay. Soll er mit dem Kuscheltier in der Tür stehen? Ja, Alex, danke dir für deinen Anruf, ja? Okay, tschüss. Tschüss. So, und wir hören jetzt an der Stelle einfach weit eine ganz großartige Liebeserklärung ist, wie ich sie mir als telefonischen Anruf gerne gewünscht hätte. PJ Harvey, die von mir so verehrte und geliebte, to bring you my love. Cast down all heaven. Bis zum letzten Ton, B.J. Harvey. Fritz Kurzinfo. Um 0.32 Uhr, Blutbad. Iranische Sicherheitskräfte haben unweit von Teheran eine Demonstration gewaltsam aufgelöst. Eine in Paris ansässige iranische Menschenrechtsorganisation berichtete von fast 150 Toten. Vorreiter. Dänemark will mit einer Kohlendioxidsteuer für Unternehmen den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2005 um insgesamt 20% verringern. Mit derselben Thematik befasst sich derzeit der UNO-Klimagipfel in Berlin. Schuldspruch. Die Schüsse auf das Weiße Haus vom vergangenen Oktober werden möglicherweise mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe geahndet. Ein Geschworenengericht in Washington befand den 26-jährigen Francisco Durain des Mordversuchs an US-Präsident Clinton für schuldig. Schottenrock. Die Simple Minds starteten am Abend in Dortmund eine Deutschland-Tournee. 13.000 Fans waren begeistert. Sport. Fußball. Im Halbfinale des UEFA-Pokals trennten sich Juventus Turin und Borussia Dortmund 2:2. Bayer Leverkusen unterlag dem AC Parma mit 1:2. Eishockey. In der Finalserie der deutschen Eishockeyliga gewann Landshut gegen Köln mit 4:1. Landshut führt insgesamt mit 2:1 Siegen. Wetter. Nachts Temperaturrückgang bis 0 Grad, am Tag erst heiter, dann aufkommender Regen um 10 Grad. Verkehr. Und das ist ein Marathon. Brandenburg A10 von Dreieck-Schwanebeck in Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen den Anschlüssen Marzahn und Hellersdorf muss gegenwärtig mit erheblichen Behinderungen im Baustellenbereich gerechnet werden. A12 bis Freitag, jeweils von 19 bis 24 Uhr, ist der Grenzübergang nach Polen in Frankfurt sowie in Gegenrichtung wegen Montagearbeiten gesperrt. Es findet keine Grenzabfertigung statt. Der Pkw-Verkehr nach Polen wird über die Stadtbrücke geleitet. Lkw-Fahrer werden gebeten, während der Sperrzeiten auf andere Übergänge auszuweichen. A24 von Berlin in Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Fehrbellin, Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg nach einem Unfall im Baustellenbereich. Es kommt zum Stau, letzte freie Ausfahrt in Richtung Hamburg ist Kremmen. Stadtverkehr Berlin. Der Sachsendamm ist in Höhe Albuinstraße von 22 bis 4 Uhr in beiden Richtungen auf eine Spur eingeengt. Friedrichshain, die Michaelbrücke ist zwischen Köpenicker und Holzmarktstraße bis 24 Uhr. Also sie ist jetzt frei wegen Kranarbeiten gesperrt, also sie war gesperrt. Aber die Vogtstraße in Friedrichshain wird wegen Kranarbeiten zwischen Frankfurter Allee und Rigaer Straße noch bis zum 12. April gesperrt bleiben. Der Anliegerverkehr bleibt gewährleistet. Und Spandau, die Nauener Straße ist zwischen Segefelder Straße und Brunsbüttler Damm weiterhin für den Durchgangsverkehr gesperrt. Immer noch Baumaßnahmen dort. Potsdam, bis morgen 9 Uhr ist der Straßenbahnverkehr der Linien 91, 94, 96 und 98 unterbrochen. Auch wegen Brückenbauarbeiten am Bahnhof Charlottenburg und auf dem Kiewit. Und Brandenburg, Wartezeiten bei der Ausreise nach Polen, A12, Frankfurt-Oder, 25 Stunden für Lkw, 2 Stunden für Pkw, Stadtbrücke, 4 Stunden Pkw, B1, Küstring, Kiez, 1 Stunde Pkw, B166, Schwedt, 15 Stunden für Lkw. Das war's. Fritz wünscht gute Fahrt. 5 Jahre lagen sie auf Eis. Jetzt sind sie frisch wie nie zuvor. Fritz präsentiert The Stone Roses. Stone Roses live in Berlin, Dienstag, 25. April im Metropol. Präsentiert von Fritz. There was a day when I was so lonely. Time passed me by, I was more dead than alive. Every minute was like an hour. Every day was an eternity. I looked for hope, but all around me, people didn't seem to care. But oh, that rock and roll. If I ever thought that I could be happy,

Ja, hallo, hier ist Ines. Tag, Ines. Oh, das ist endlich durchgekommen. Oder? Er ist total deprimierend, wa? Machst eine Sendung über Liebeserklärung und keiner kann eine Liebeserklärung zeigen, ich erzählen. Ich wollte eigentlich gleich drei machen. Vielleicht ist es doch einfach irgendwie ein Zeichen der extremen Kälte der Gesellschaft, in der wir leben, ja, dass ordentliche Liebeserklärungen überhaupt ja nicht mehr möglich sind. Man kann nur noch viel mit Seele machen oder so. Also eine Liebeserklärung stammt von meiner Tochter und da war sie 8 Jahre. Wir haben immer die Beatles gehört und da hat sie sich dann für interessiert und wollte wissen, wie die langhaarigen Typen alle hießen und so. Und super. Und da hat sie dann im Badezimmer gefragt und hat gesagt, der ist noch und der ist noch und aber John Lennon gibt's nicht mehr. Und da hat sie mich gefragt und habe ich ihr gesagt, dass er ermordet wurde oder erschossen oder so. Und da hat sie das gar nicht verstanden, hat sie gedacht, den musste man doch mit dem Schrupper erschlagen. So was hat sie noch nie gesagt, also dass man jemanden umbringen müsste. Da war ich immer übelst erschrocken. Und zu dem Mörder von John Lennon gewissermaßen. Ja, gegen den hatte sie was. Und ja. Die andere Liebeserklärung wollte ich eigentlich den Leuten machen, die es mir ermöglicht haben, noch Miles Davis zu sehen, bevor er gestorben ist. Wenn sie, ich meine, ich bin kein antifaschistischer Widerstandskämpfer gewesen. Ich bin noch nicht so auf die Straße gegangen eigentlich. Aber wir sind dann nach Hannover gefahren und da habe ich doch das geilste Konzert eigentlich meines Lebens mitgesehen. Miles Davis, ja, den fand ich ganz gut. Ja, und dass sie die Mauer weggemacht haben, dass du Miles Davis sehen kannst, hast du als Liebeserklärung an dich begriffen? Nö, das habe ich. Hättest du doch ja gesagt, das wäre doch auch okay. Nee, ich widme mich eigentlich den Leuten, die mir das ermöglicht haben. Ah ja. Die den Mut hatten, sonst. Also ich hatte den nicht so. Gut, Mensch, dann kannst du ja vielleicht bei mir noch eine Liebeserklärung loswerden. Ich wollte nachher noch Chet Baker spielen. Ja, trotzdem er tot ist. Halt und der singt so wunderbar, My Funny Valentine. Ja, das ist nicht schlecht, aber die andere Liebeserklärung vielleicht an meinen Paul, der mir den Jazz erst ein bisschen so beigebracht hat, also zu hören oder so. Okay. Bei Miles Davis habe ich eigentlich das erste Mal gemerkt, dass ein Typ unheimlich sein Instrument lieben kann. Also werde ich jedenfalls nie vergessen. Der hat seine Trompete wirklich ganz toll geliebt. Ja, und vielleicht noch eine Liebeserklärung an die Elefanten, weil ich die so mag. Die sind zwar so riesengroß, aber die gehen immer so sanft mit ihrem Nachwuchs an, meinte ich. Die sind auch so lieb. Ja, so vielleicht, und dass sie es schaffen, noch ein bisschen zu bleiben oder so, bis ich sie vielleicht mal gesehen habe in freier Natur. Im Konzert in Hannover. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Hallo? Ja, hallo, Kuttner. Ja. Guten Tag, wer bist du denn? Guten Tag, ich bin Manuela. Du bist Manuela. Ja. Das ist ja schon mal gut. Ja. Also Kuttner, das war wieder eine prima Sendung. Wen meinst du jetzt? Naja, eure Sendung. Die Sendung? Aber ich habe jetzt eine Liebeserklärung. Darf ich dir jetzt sagen, ohne ja, dass du dazwischen redest? Ja, aber du sollst ja jetzt nicht irgendjemandem deine Liebe erklären, nein, sondern du sollst von nein, einer Liebeserklärung ich will erzählen. Ich kann dir eine sagen, die mal gesagt wurde. Okay, ich halte mich völlig raus. Ja? Ja. Gut. Also, möchten Sie, dass mein Familienname mal auf ihrem Grabstein steht? Das habe ich ja schon gehört. Ja, die ist doch schön. Die ist total rührend. Ja, die ist ja fast wie die mit dem Kreuz im Stadtplan von Venedig. Ach nee. Die ist bitte, doch, ist das eben ist doch noch schöner. Gewesen. Anders kann man das doch schon gar nicht mehr ja, sagen. Ja, mit dem Kreuz war von mir bloß. Hm? Nee, ist schon gut. Also die gefällt dir auch nicht. Doch, die gefällt mir ziemlich also gut. Ich finde die gut und ich fand die gut. Ich habe sie nur leider schon gehört. Aber das mag ja an mir liegen. Viele haben sie sicher noch nicht gehört. Nee. Insofern war das bisher, glaube ich, die schönste Liebeserklärung, die genannt wurde. Ist doch so niedlich. Viele können nicht mehr kommen. Ich bin gespannt. Naja, gut. Okay, Manuela. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo, Kuttner. Mensch, Kuttner. Über zwei Stunden. Also erst muss ich dir sagen, was heißt denn über zwei Stunden? Ich stehe ja seit 2 1/3 Stunden. Ja, ich stehe ja auch hier, oder? In der Zelle? Nee, zu Hause. Ach, musst du da mal stehen, wenn du telefonierst, sonst ist er ja mit der Frau? Nee, ich habe keine Möbel noch nicht. Nee, kannst dich da hinlegen, kann ich nicht machen, das Mikro kommt nie runter. Stimmt, hinlegen könnte ich mich, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Kuttner, pass mal auf, was leg dich hin, ey, du bist entspannter und cooler. Ja, naja, ich muss dir ganz wichtige Sachen sagen, wie zum Beispiel, dass 2 Einheiten bei der Telekom nicht 42 Pfennig kosten, sondern 46. Und das 900.000 mal 12, nicht 3 Milliarden. Also wer da jetzt Probleme hätte, den würde ich irgendwie mit dem Verrechnungsschick noch die 4 fällig zuschicken. Ja gut, na das wollte ich jetzt zu den mathematischen Kenntnissen sagen, gut, um jetzt noch weiter in die Pedulie zu treiben. Und dann wollte ich eine Liebeserklärung von... Und warte mal, was war noch nicht? Mit den Einheiten habe ich mitgekriegt und dann hast du noch was moniert? Ja, ja. Warten. Na, dass nicht 900.000 mal 12 3 Milliarden noch was sind, sondern 900.000 mal 12 sind 300 Millionen noch. Ey, wir hatten von 900.000 gesprochen. Ich habe von 9 Millionen gesprochen. Ja, da hast du dich aber erst, da hast du dich dann irgendwie vertan. Das sind 900.000 pro Tag. Stimmt nicht. Ich habe vorher von 18 Millionen gesprochen. Hier, rechne doch mal nach. Das sind 900.000 pro Tag. 3 Milliarden, wo sollen die denn herkommen? Wo sollen die sich denn das erzählen? Geht ja nicht. Ja, nicht 3 Milliarden Liebeserklärung. Naja, das kann ja nicht sein. Wieso nicht? Im Jahr? Ja, da muss ich dran vorbeileben. Im Jahr? Naja, das heißt ja, ich selber persönlich müsste ja mindestens dann also irgendwie 12 abkriegen. Ja, du, jetzt verlang aber nicht von mir eine Erklärung, warum die ausgerechnet an dir vorbeigehen. Dann kriegt ein anderer deine ab. Das finde ich auch ungerecht. Das ist nicht schön, das gebe ich gerne zu. Na gut. Aber passieren kann es. Ja, die wenigen sind vielleicht auch ganz nett. Aber was ich eigentlich... Ah, willst du deine Telefonnummer durchsagen, falls irgendjemand eine Liebeserklärung irgendwie über hat, dass er dir die zukommen lässt? Gut, na, nee, wenn ich hier umkriege, wird sofort der automatische Anrufbeantworter eingeschaltet hier bei mir und dann... Ah ja, naja, wobei, das kann man doch auch abhören auf dem Anrufbeantworter. Tolle ja. Liebeserklärung, was will man mehr? Ja, das ist halt so ein bisschen Spannertum, so einen automatischen Anrufbeantworter abzuhören. Finde ich nicht so toll. Ach, finde ich nicht. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte... Ist das heute, wo keiner mehr schreiben kann? Was ich eigentlich sagen wollte... Ah ja, du wolltest ja eigentlich was sagen, dann sag doch mal eigentlich was. Ich wollte eigentlich sagen, dass es von der Else Lasker Schüler eine Liebeserklärung an Gottfried Benn gibt. Oh ja, ach Gott, das sind ja auch immer traurige Gedichte. Dass mir die vorliegt. Ach, prima. Und das wolltest du jetzt zum Vortrage bringen? Ja, so du mir Zeit gibst. Ey, dann mach das. Und danach spielen wir gleich Chet Baker. Ja, einverstanden? Ist ja, du müsstest zum Schluss hin dann wirklich die Stimme senken, dass das alles ganz klar ist, dass es dir nicht zu Ende ist. Mein und Gott, du darfst dann auch kein Geräusch weitermachen. Ich sag nicht Tschüss und du sagst nicht Tschüss. Ah, oh, ich bin ja tierisch aufgeregt. Wir spielen einfach Chet Baker hinten rein. Ja, okay. Einverstanden? Soll Chet Baker Schluss sagen? Ja. Okay. Das Gedicht heißt Höre. Ich raube in den Nächten die Rosen deines Mundes, das keine Weibin trinken findet, die dich umarmt, stiehlt mir von meinen Schauern, die ich um deine Lieder malte. Ich bin dein Wegrand, die dich streift, stürzt ab. Fühlst du mein Lebtum überall wie ferner Samen? My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Best of Chet Baker. Kann ich nur empfehlen, die Platte. Die ist gerade so relativ billig. Mid-Price heißt es dann immer. Gibt's die gerade zu kaufen. Ist eins von den 25. besten Blue Note-Alben. Die gibt's alle irgendwie relativ billig. Chet Baker ist irgendwie, sagt ganz großartig. Und jetzt bin ich, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt machen wir es einfach so. Jetzt kann jeder mal noch irgendwas sagen zum Thema oder weiß ich was. Hallo? Wer bist denn du? Tag, hallo? Mensch, Maja. Hallo? Hallo! Oh, ist ja geil. Ich hab sogar was. Zeig ja aber ungleich aufgeregt. Ey, ich war eben so schön runtergetunt, sitze hier schlaff eingefallen. Da wirst du angebrüllt von der jungen Frau. Ja, na, es ist ja auch geil. Also ich meine, ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe jetzt nur noch mal so einfach so noch mal auf die Wahlwiederholung gedrückt, weil ich keinen Bock mehr hatte, im Flur rumzusitzen, weil mein Telefonkabel so kurz ist. Und die Wahlwiederholung ist im Wohnzimmer oder was? Nee. Sie ist auch im Flur, also beim Telefon halt, also da, wo sie auch normalerweise ist. Ja, und ich habe schon fast eine Stunde im Flur rumgesessen, im Schlafsack, weil es auch kalt ist und dachte... Mensch, Mai, aber Hut ab, was die jungen Menschen denn so auf sich nehmen. Das wäre ja dann doch schön. Nur um bei dir anzurufen. Ja, jetzt hast du ja aber mein Herz im Flug erobert. Ach, und noch so ein Lachen hinterher. Gott, oh Gott, wenn man da nicht verrückt wird hier im Radio. Ja, nee. Wenn du jetzt noch einen ganz bezaubernden Vornamen hättest, und ich nehme an, du hast einen ganz bezaubernden Vornamen, dann gehört mein Herz dir. Nina. Wow. Toll. Ja. Ja. Ja, nee. Mensch, Nina, was machen wir jetzt? ich wollte ja was erzählen, wie ich am liebsten meine Liebeserklärung mache. Ach Nina, du musst ja nicht erzählen, du brauchst bloß irgendwas reden. Ich hänge an deinen Lippen. Ja? Ja. Also nämlich in Bildform. Du malst immer so Bilder? Ja, also ich habe zwei Liebeserklärungen so mehr so an Landschaften gemacht. Ja. In Bildform, einmal an so eine ganz schöne griechische Insel. Und einmal an die Berge, also da, wo ich war in Bergen. Also ich habe halt nur einen von den Bergen, also so ein kleines Stück gemalt. Also nicht alle, aber es galt eigentlich für alle Berge. Und das war mehr so ein Kleinformat, so in DIN A5 Größe habe ich das gemalt. Und dann habe ich noch eine Liebeserklärung gemacht an einen Menschen. Und das habe ich dann auch ein bisschen größer gemacht in DIN A4. Und es ist mir auch ganz gut gelungen. Und was hast du da gemalt bei einer Liebeserklärung an einen Menschen? Na, ihn. Ah ja. Also das ist mir nämlich, also es war auch ganz toll, also weil es war ganz zufällig. Ich habe den ganz zufällig getroffen, kennengelernt. Ja, und dann gezeichnet und da wiederum auch gut getroffen. Ja, also weil ich kannte den ja gar nicht, ne? Und ich weiß ja nicht, ob du vielleicht schon mal versucht hast, jemanden zu malen. Aber im Allgemeinen habe ich... Nee, das würde in der Regel bei mir nicht als Liebeserklärung akzeptiert werden. Also nee, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man jemanden eigentlich nicht kennt, also das Gesicht nicht kennt und nicht gut kennt, dann kann man den eigentlich gar nicht gut malen. Aber ich hatte halt auch ein Foto von dem, also es gehört mir zwar nicht, also gehörte mir nicht das Foto, aber das sah auch so schön aus und das hing da so rum und ich hatte nichts zu tun und dann habe ich von diesem Foto, habe ich den halt abgemalt. Und das ist ganz gut geworden und es ist ganz toll geworden. Es war halt meine Liebeserklärung. Und war eine Liebeserklärung, die von Erfolg gekrönt war? Ich glaube schon. Also, wieso ist jetzt irgendwie 2,5 Jahre her, aber du nimmst an, er hat dich in dein Herz geschlossen. Nee, es ist noch nicht so lange her und es ist auch, es war halt alles sehr problematisch. Ja. Aber bei Landschaften erwartet man ja keine Antwort, aber wenn man so einen Kerl malt, dann will man doch eine Reaktion haben, wa? Ja. Auf jeden Fall hat er sich also sehr gefreut und hat das Bild auch gleich für sich beansprucht, also er hat es auch gleich behalten. Ja. Und wollte auch gleich eine Widmung noch von mir haben, die hat er auch gekriegt. Vielleicht spekuliert er bloß auf Kunst. Und ja, das war es irgendwann mal verkaufen kann. Wie viele Bilder hast du noch so zu Hause? Na, zu Hause geht so, ich verschenke die dann immer meistens. Ja, aber schätz mal so, was du da hast. Na, weiß ich nicht, weiß ich, 20, 30 ganz gute habe ich schon. Das ist ja ein ziemliches Reservoir an Liebeserklärungen, über die du verfügst, wa? Ja. Also selbst wenn das jetzt im Einzelfall in die Hose gehen sollte. Ja, stimmt, dann kann ich ja zurückgreifen wieder auf. Gut. Nina, was ich an Frauen immer so bewundere, ist irgendwie ihr Sinn für Praktische. Ja. Ja, und du hast das jetzt ganz glücklich verknüpft. Romantik und Pragmatismus. Ja. Und dann aber auch noch eine Ansprechhaltung, die dann hier so einen schlaffen Sack wie mich nochmal richtig hochreißt. Ja, siehst du, und das um 20:01 oder so. Toll. Ja. Und dit aus dem Schlafsack im Flur. Genau. Nina, dabei bin ich eigentlich der Schlafsack. Ich danke dir sehr für den Anruf. Ja. Ja? Ich habe mich auch gefreut. Und würde mich nochmal richtig mit einer schönen Musik von dir verabschieden, ja, bevor meine Ausgangsmusik kommt. Ja, wunderbar. Ja? Okay. Tschüss. Gut, ciao. Tschüss, Nina. Wir gehen langsam ins Wohnzimmer, sonst holst du dir noch was weg, Mädel. Und jetzt kommt nochmal Ornament und Verbrechen. Tut mir leid, dass es so spät kommt. Ist so großartige Musik. Martin Petersdorf hat in der letzten Sendung gesagt, support your local heroes. Die muss man ja nicht als local heroes supporten. Die sind einfach großartig. Und es ist so ein wunderschönes Lied. Das ist Französisch, ich verstehe kein Wort, aber es ist so schön, es kann sich nur um so eine Art Liebeslied handeln. Quelqu'une des voix, toujours angélique, il s'agit de moi. Ouvertement s'explique. Ces mille questions qui se ramifient n'amènent au fond qu'ivresse et folie. Reconnais ce tout si gai, si facile. Ce n'est qu'on flore et c'est ta famille. Oh, si gai, si facile et visible à l'œil nu, je chante avec elle. Reconnais ce tout, si gai, si facile. Ce n'est qu'on flore et c'est ta famille. Et puis, une voix est-elle angélique? Il s'agit de moi, vertement s'explique et chante à l'instant en sœur des haleines d'un ton allemand, mais ardent et pleine. Le monde est vicieux, si cela t'étonne, vis et laisse au feu l'obscure infortune. Oh! Oh, joli château, que ta vie est claire, de quel âge es-tu, nature princière, de notre grand frère. Je chante aussi, moi, multiple sœur, voix, pas du tout publique, environnez-moi de gloire pudique. So, liebe jungen Menschen, die Sendung ist jetzt zu Ende. Ich weiß ja nicht, wenn ich es jetzt unter diesem Aspekt von Liebeserklärung betrachte, wie ich sie einschätzen soll. Sagen wir mal, war eine Sendung, die hatte so ihre Seiten und ihre Züge und hat auch einen gewissen Eindruck gemacht, welchen, ach, das musst du irgendwie selber einschätzen. Tschüss, Sprechfunk ist jetzt zu Ende. Was jetzt kommt, ist ein Nightflight und ist wahrscheinlich wieder ein wunderbarer Nightflight, nämlich MC Lücke sitzt hier an den Reglern und spricht mit seiner sonoren Stimme, wird er dann hin und wieder Megadeth sagen oder irgend so eine Sachen. Und ich find's schon toll, wenn MC Lücke Megadeth sagt und dann kommt Musik, tschüss. Zu trübe, ihr Weg gehört.